Ja, alright. Ich würde sagen, wir fangen an. Und dann kommt vielleicht noch welche dazu. Ja, gut. Erstmal, ich hoffe, es können mich alle hören. Falls nicht, schreibt in den Chat rein, dass ihr nichts hört oder so. Dann muss ich nochmal schauen. Aber I guess, alle können mich hören. Dann, ja, erstmal herzlich willkommen. Ihr alle, schön, dass ihr es geschafft habt. Genau, ich wollte noch kurz erstmal so ein paar technische Punkte vorweg sagen. Also bis jetzt auf die zwei Referenten und mich sind jetzt erstmal alle gemutet. Und ich kann euch dann am Ende des Vortrags entmuten, wenn ihr eine Frage stellen wollt. Dazu ist es am geschicktesten, wenn ihr in den Chat einfach irgendwie schreibt, ich habe eine Frage oder vielleicht einfach so. Der Einfachheit halber so ein Sternchen. Ich mache hier mal einfach. Mal so, um zu schauen, ob das klappt. Ah, ja, jetzt. Genau, also so wie zum Beispiel jetzt von mir dieses Sternchen hier rein an alle. Dann sehe ich quasi, in welcher Reihenfolge die Fragen gestellt werden. Und dann kann ich euch quasi nacheinander rannehmen, würde euch dann entmuten, dann könnt ihr die Frage stellen. Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen kein Mikrofon habt oder das nicht selber stellen wollt, könnt ihr auch die Frage einfach schriftlich reinposten. Dann lese ich die vor und lasst die Referenten darauf antworten. Das wäre auch möglich. Genau, also eins von den beiden. Der Vortrag, der jetzt stattfindet, ist ungefähr so für eine Stunde geplant, glaube ich. Und dann haben wir nochmal circa eine Stunde für Fragen, so grob Diskussion und Fragen. Genau, ja, ansonsten würde ich einfach euch bitten, das einfach respektvoll euch zu verhalten, irgendwie nicht unhöflich zu sein und so weiter. Keine Trolls bitte und ich hoffe, das geht soweit klar. Ah ja, ich lasse hier noch gerade kurz welche zu. Genau, ansonsten die zwei Vortragenden, die gleich euch was zu 1918 erzählen werden, sind Lisa und Leon. Und beide von Platypus 1917. Genau, was ist Platypus? Wir sind eine marxistische Bildungsorganisation, die sich mit der Geschichte der Linken und der Geschichte des Marxismus auseinandersetzen. Genau, die Idee ist quasi so eine gemeinsame Lernplattform zu haben und durch Lehren, wie zum Beispiel durch diesen Vortrag, eben selbst dabei weiter sein Wissen über Marxismus zu vertiefen. Dazu gibt es von unserer Seite sozusagen immer mal wieder Veranstaltungen, die stattfinden, regelmäßig oder unregelmäßig. Zum Beispiel eben Teach-ins wie diesen. Was wir regelmäßig machen, ist ein Lesekreis, den wir anbieten. Der findet zum Beispiel morgen um 19 Uhr statt, also jeweils jede Woche Dienstag von 19 bis 22 Uhr. Da beschäftigen wir uns mit revolutionärem Marxismus, also insbesondere gerade mit Texten aus der Zweiten Internationalen, zum Beispiel morgen von Lenin, Was tun? Genau, falls ihr Lust habt, an diesem Lesekreis teilzunehmen oder da generell Interesse habt, könnt ihr gerne mir hier eine private Nachricht oder in diesen allgemeinen Chat eure E-Mail-Adresse schreiben, vielleicht lieber eine private Nachricht an mich, an den Host. Dann kann ich euch auf den E-Mail-Verteiler draufsetzen und ihr bekommt dann E-Mails mit Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden. Andernfalls auch in Facebook unter Platypus Leipzig findet ihr normalerweise auch die ganzen Veranstaltungen, die stattfinden, inklusive der entsprechenden Zoom-Links, sodass ihr euch da einfach auch reinklicken könnt. Das geht auch. Genau. Ansonsten auch von Zeit zu Zeit finden zum Beispiel Podiumsdiskussionen statt. Vielleicht hat der eine oder die andere das mitbekommen. Im Januar hatten wir zum Beispiel hier ein Wochenende lang Veranstaltungen zur Krise des Neoliberalismus. Ansonsten gibt es auch so ein Format, das heißt Pub Night oder so Coffee Break. Da geht es darum, so einfach gegenwärtige politische Ereignisse irgendwie zu diskutieren, vielleicht aus historischer oder aus historisch-marxistischer Perspektive. Genau, das ist eher so ein bisschen informeller mit wenig Input. Genau, soweit zu unseren Veranstaltungen. Generell ist die Idee, vielleicht nochmal, um nochmal was zu dem Projekt zu sagen, durch quasi Abarbeitung und Kritik an der gegenwärtigen Linken so wieder Möglichkeit für revolutionäre Politik zu ermöglichen. Oder wenigstens könnte man sagen, die Idee, dass man aus der Geschichte noch etwas lernen kann und die Gegenwart keineswegs das Notwendige, also keineswegs so notwendig ist, wie sie momentan ist. Genau, also die Frage, wie man aus der Geschichte noch lernen kann, beziehungsweise was. Deshalb ist auch sozusagen der Fokus dieses Projektes Platypus vor allem eine geschichtliche Aufarbeitung, wie bereits gesagt. Und heute soll es eben um die Beschäftigung mit 1918 und der Deutschen Revolution sein. Dazu lese ich euch einfach noch mal kurz den Einführungstext vor und dann würde ich das Wort einfach direkt an unsere ReferentInnen übergeben. Genau. Die geschichtliche Erfahrung ist die einzige Lehrmeister, die geschichtliche Erfahrung des modernen Proletariats ist seine einzige Lehrmeisterin. Sein Dornweg der Selbstbefreiung ist nicht bloß mit unermesslichem Leiden, sondern auch mit unzähligen Irrtümern gepflastert. Rosa Luxemburg, Krise der Sozialdemokratie. Im revolutionären Moment von 1918 eröffnet sich für die deutsche Linke eine Möglichkeit der Übernahme der Staatsmacht und damit die Zerschlagung des Deutschen Kaiserreichs. Die proletarische Weltrevolution hatte sich seit der Russischen Revolution 1917 in den Bereich des Möglichen erhoben. Vor dieser historischen Möglichkeit und Aufgabe stand eine geteilte deutsche Linke, die in politischer Form den Wandel herbeiführen wollte, den die Massen bereits in der Praxis, in Klammern, auf den Straßen forderten. Was ist die Geschichte dieser deutschen Revolution? Welche Rolle spielt dabei die Geschichte der SPD und der internationalen Sozialdemokratie? Was bedeutete der Marxismus in der Sozialdemokratie? Genau. Darum soll es also heute gehen. Und dann würde ich jetzt einfach das Wort an Lisa und Leon übergeben. Genau. Ja, danke Jan für die Einführung. Schön, dass ihr alle da seid, auch von uns, von Leon und mir. Kurz zum Ablauf. Wir haben ein bisschen Input vorbereitet. Wie Jan schon meinte, circa eine Stunde, wahrscheinlich nicht ganz. Der Titel ist 1918 und das Scheitern der Sozialdemokratie. Und ich werde beginnen, den Begriff Sozialdemokratie ein bisschen zu entpacken, zu schauen, wo der herkommt. Anschließend wird Leon ein bisschen was zur SPD sagen und zu den Ereignissen, die sozusagen hinter dem Ersten Weltkrieg stattfanden. Und dann kommen wir zur Revolution selbst. Genau. Ihr könnt diese Chatbox mit Fragen auch direkt nutzen. Also ihr könnt auch eure Fragen dort reinschreiben, wenn ihr möchtet, dass ihr sie nicht vergesst. Genau, wir kommen am Ende drauf zurück. Ja, die Ursprünge der Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie ist ein politisches Konzept, das aus den Revolutionen von 1848 entstand. Die mit der industriellen Revolution aufkommende soziale Frage war Ausdruck der Krise der Gesellschaft, die sich in den Lebensbedingungen der modernen industriellen Arbeiterklasse zeigte. Die von Massenarbeitslosigkeit geplagte Arbeiterklasse forderte 1848 ihr gesellschaftliches Recht auf Arbeit ein. Marx reflektiert im 18. Brumaire die Ereignisse 1848 bis 51 in Frankreich. Die soziale Frage sollte durch die soziale Republik gelöst werden. Die Forderung danach wurde in der Juni-Insurrektion im Blute der Pariser Arbeiter erstickt. Aus ihrer Niederlage kündigte sich die Demokratische Republik an. Sie verpuffte mit ihren davongelaufenen Kleinbürgern. Bis dann in der Parlamentarischen Republik die Bourgeoisie sich der ganzen Bühne bemächtigt. Sie lebt sich aus in der vollen Breite ihrer Existenz. Aber der 2. Dezember 1851 begräbt sie unter dem Angstgeschrei der Royalisten. Die soziale und demokratische Aufgabe bleibt ungelöst. Die Revolution scheitert. Mit dieser Beschreibung des Verlaufs der Revolution zeigt Marx eine absteigende revolutionäre Kurve, die er in sozialer Republik, demokratischer Republik, darauf folgende parlamentarische Republik und endlich die Rückkehr zur absoluten Monarchie beschreibt. Die Ereignisse demonstrieren, dass die Bourgeoisie, also der ehemalige dritte Stand, nicht mehr in der Lage ist, die Gesellschaft aus dieser Krise namens Kapitalismus herauszuführen und die soziale Frage, die 48 konkret aufkommende Frage zur Arbeit, zu beantworten. Die sich selbst durch Austausch von Arbeitskraft regulierende bürgerliche Gesellschaft ist in einen Selbstwiderspruch geraten. Die Gesellschaft kann sich ihre Existenz nicht mehr durch Arbeit sichern. Der Staat, der einst der Gesellschaft untergeordnete Funktionen erfüllen sollte, muss zunehmend mächtiger werden und diese Widersprüche mithilfe des Ausbaus Entschuldigung, der Exekutivgewalt vermitteln, unterdrücken oder abschwächen. Im Kapitalismus wird der Staat damit zur Gesellschaft übergeordneten Instanz. Die wesentliche Lektion, die Marx und Engels aus den Erfahrungen der Revolution von 1848 gelernt haben, waren, was Marx in seinem Brief an Wedemeyer 1852 betont. Zitat: Was sich neu tat, war erstens nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist. Zweitens, dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt. Und drittens, dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. Die Demokratie gerät im Kapitalismus selbst in einen Widerspruch. Und nur die Vollendung der proletarischen Revolution könnte die gescheiterte, könnte die gescheiterte demokratische Revolution realisieren. Das Scheitern lehrte ihn, dass die Arbeiter als eigenständige politische Kraft die demokratische Revolution anführen müssen. Es machte Marx zu Marx. Er betrachtete die proletarische Demokratie, die bei ihm als Diktatur des Proletariats ihren Ausdruck fand, als die Staatsform, in der der Klassenkampf zwischen Kapitalisten und Arbeit, deren Klassenzugehörigkeiten nur ein Effekt und nicht die Ursache des Kapitalismus sind, zum Abschluss gebracht werden würde. Die Einsicht in das Scheitern 1848 zeigt die notwendige Trennung der Arbeiterklasse von anderen demokratischen politischen Strömungen. Marx erkennt es im Hinblick auf die verräterisch-konservativ-reaktionäre Rolle der sogenannten kleinbürgerlichen Demokraten. Das Problem des Kapitalismus ist für den politischen Horizont der kleinbürgerlichen Demokratie unlösbar. Eine solche Demokratie konnte nur versuchen, das, was im industriellen Kapitalismus auseinandergebrochen und irreparabel aufgelöst worden war, im Wesentlichen liberal-demokratisch wieder zusammenzusetzen. Es war also nicht nur die Frage der Einschränkung des sogenannten Klasseninteresses oder der Klassenposition, als vielmehr die Art und Weise, wie sich das Problem des industriellen Kapitalismus für sie darstellt und welche politischen Konsequenzen sich daraus ergeben. Der Kapitalismus stellt sich im Horizont des progressiven demokratischen Kleinbürgertums eher als Problem der Gier, des Profits, wirtschaftlicher Korruption und Ausbeutung dar. Demgegenüber stellt sich im proletarischen Horizont vielmehr eine Krise der Gesellschaft und Politik, insbesondere des Staates dar, nach der notwendig und nicht aus einer moralischen Diskrepanz heraus Divergenzen der Interessen von Kapital und Lohnarbeit auftreten, in der die Gesellschaft selbst gefangen ist. Die Industrialisierung findet statt. Die Frage war, in welche Richtung und mit welchem Bewusstsein dieser Prozess gesteuert wird. Kapitalismus bedeutet bei Marx keine statische Gegenüberstellung von besitzlosen Armen oder wohlhabenden Reichen. Vielmehr begriff er die gesellschaftliche Arbeit in der industriellen Produktionsweise selbst als Ursache für die Spaltung von Kapital, also in der Vergangenheit angesammelten Totenarbeit und lebendiger Lohnarbeit. Es ist das widersprüchliche soziale Verhältnis der Arbeit zu den Produktionsmitteln. Marx und Engels erkannten also, dass die Arbeiterklasse die Kleinbürger in der demokratischen Revolution politisch führen musste, um die Aufgabe der Überwindung des Kapitalismus im Kampf um den proletarischen Sozialismus zu bewältigen. Dies war die Grundlage für die Aneignung des Begriffes Sozialdemokratie zur Beschreibung ihrer Politik nach 1848. Also die Aufgabe, das zu erreichen, was in der bloßen Demokratie gescheitert war. Jetzt kommt ein Zitat aus den Klassenkämpfen in Frankreich von Marx. Es lautet: In Frankreich tut der Kleinbürger, was normalerweise der industrielle Bourgeois tun müsste, um die parlamentarischen Rechte kämpfen. Der Arbeiter tut, was normalerweise die Aufgabe des Kleinbürgers wäre, um die demokratische Republik kämpfen. Und die Aufgabe des Arbeiters, wer löst sie? Niemand. Sie wird nicht in Frankreich gelöst. Sie wird in Frankreich proklamiert. Sie wird nirgendwo gelöst innerhalb der nationalen Wende. Der Klassenkrieg innerhalb der französischen Gesellschaft schlägt um in einen Weltkrieg, worin sich die Nationen gegenübertreten. Die Lösung, sie beginnt erst in dem Augenblick, wo durch den Weltkrieg das Proletariat an die Spitze des Volkes getrieben wird, das den Weltmarkt beherrscht, an die Spitze Englands. Die Revolution, die hier nicht ihr Ende, sondern ihren organisatorischen Anfang findet, ist keine kurzatmige Revolution. Das jetzige Geschlecht gleicht den Juden, die Moses durch die Wüste führt. Es hat nicht nur eine neue Welt zu erobern, es muss untergehen, um den Menschen Platz zu machen, die einer neuen Welt gewachsen sind. Zitat Ende. Die Parteien der Zweiten Marxistischen Internationale bezeichneten sich unterschiedlich als sozialistisch und sozialdemokratisch. Internationale Sozialdemokratie war der Begriff, der verwendet wurde, um die gemeinsame Politik und das gemeinsame Ziel der Parteien zu erfassen. Die Sozialdemokratie wurde also als Mittel zur Überwindung des Kapitalismus zum Sozialismus verstanden und der Sozialismus selbst als die erste Stufe der Überwindung des Kapitalismus auf dem Weg zum Kommunismus. Die Arbeiter aller Länder müssen sich vereinen, weil die Welt in ihrem Selbstwiderspruch und ihrer Krise im Kapitalismus vereint ist. Sie verstanden sich als Parteien nicht nur einer internationalen, sondern einer kosmopolitischen Politik. Die Marxisten der Zweiten Internationale wollten die unerfüllte Aufgabe der Revolution 1848 erfüllen. So allen voran die SPD, die das Vorbild in Theorie und Praxis wurde. Und damit übergebe ich. Danke, Lisa. Mein Teil beschäftigt also zunächst beschäftigt sich mein Teil mit der Sozialdemokratie ab 1891 bis zum Ersten Weltkrieg und dann gehe ich auf die Ereignisse im Ersten Weltkrieg ein, also auf einige, die relevant sind für die folgende Revolution in Deutschland 1918. Also Bismarck kennen wir wahrscheinlich alle als denjenigen, der die ersten Sozialversicherungen einführte und im gleichen Zuge die Sozialistengesetze verabschiedete, die die deutsche SPD, also die deutsche Sozialdemokratie, in die Illegalität zwang. Diese Sozialistengesetze wurden nach Bismarcks Tod unter Kaiser Wilhelm II. 1891 nicht verlängert und dementsprechend trat die SPD aus ihrer Illegalität hervor und begann ihren Aufstieg zu einer legalen Massenpartei. Das ursprüngliche Gründungsziel, auf das Lisa in ihrem Teil schon mal hingewiesen hat, war quasi Sozialismus als Ziel dieser Bewegung. Und das blieb sowohl in der Illegalität als auch in der darauf folgenden Legalität wiederum bestehen in der Periode von 1891 bis 1898 gab es verschiedene Debatten innerhalb der Sozialdemokratie über ihre Taktik und die verschiedenen Wege, ihre Ziele zu erreichen. Doch erst 1898 kommt es dazu, dass Eduard Bernstein, auch ein SPD-Mitglied der alten Garde, das erste Mal revisionistische Kritik an der Parteilinie im Presseorgan der SPD in der Neuen Zeit übt. Also was ist dieser Revisionismus, was ist revisionistische Kritik? Bernstein sah eben, dass die tägliche politische Praxis der SPD wenig mit den revolutionären Theorien der Partei zu tun hatte, die den Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft voraussagte. Also an der Stelle die Rolle der Sozialdemokratie in der revolutionären Rolle eben zum Zeitpunkt dieses Zusammenbruchs sah. Also Bernstein sah eben, dass die Praxis der Partei dahin ging, dass besonders in Süddeutschland, in dem parlamentarische Mitbestimmung zu diesem, also 1898, schon möglich war für SPD-Mitglieder, tatsächlich praktiziert wurde und dass die SPD kein außerhalb von Gesellschaft bildete, sondern dass sie tatsächlich auf die Gesellschaft beeinflussend einwirken konnte. Und aufgrund dieser auch weit verbreiteten Praxis zu dieser Zeit in der Sozialdemokratie empfahl er eine Anpassung der Theorie, die zu diesem Zeitpunkt orthodox-marxistisch war, an die revisionistische Praxis. Also er sah die revisionistische Praxis in Ansätzen und empfahl, die Theorie dem anzupassen. Bernstein hat eine Reihe streng empirischer Daten der gesellschaftlichen Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt 98 erhoben, die er versuchte, mit dem marxistischen System zu vereinbaren. Also die revisionistische Kritik am orthodoxen Marxismus der SPD zu dieser Zeit war eine Kritik vom marxistischen Standpunkt aus. Bernstein selbst war enger Mitarbeiter von Friedrich Engels und auch mit Marx persönlich bekannt. Er hat zum Beispiel in der Schweiz die sozialdemokratische Presse radikalisiert und war dementsprechend kein bewusst ideologischer Angriff auf den Marxismus selbst, sondern eher ein Streit darum, welche Teile des marxischen Systems verworfen werden könnten, um die seiner Meinung nach veränderten Umstände des kapitalistischen Systems, den Umständen des kapitalistischen Systems zu dieser Zeit gerecht zu werden. Also für Bernstein war die Notwendigkeit des Sozialismus, abgeleitet aus dem Kapitalismus, aus seinen Widersprüchen, genau der Punkt, der am marxischen System verworfen werden könnte. Bernstein sah in dem Kampf um Sozialismus nämlich bereits die Verwirklichung des Sozialismus. Also die bestehende Arbeiterbewegung sah Bernstein als die Lösung des Problems. Durch die voranschreitende Abschwächung der Widersprüche des Kapitalismus durch Kartelle, Aktienmärkte oder Aktiengesellschaften vielmehr, Zollpolitik und Ähnliches und die zunehmende Demokratisierung, nennt er es, des Produktionsprozesses, durch Gewerkschaften beispielsweise und durch die Demokratisierung des Staates in Parlamenten sah er keine Notwendigkeit eines Zusammenbrechens der bürgerlichen Gesellschaft mehr durch Handelskrisen oder Ähnliches. Also das war zu einer Zeit, zu der es seit Jahrzehnten keine Finanz- oder Wirtschaftskrise gab, und Bernstein sah quasi diesen evolutionären Fortschritt, der durch die erwähnten Mechanismen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft erreicht wurde. Die Arbeiterbewegung hätte demnach nichts weiter zu tun, als in diesen schon laufenden Prozessen die unmittelbaren Interessen der ArbeiterInnen in Gewerkschaften und im Parlament zu vertreten. Also in den Parlamenten und in den Betrieben. Was quasi bedeutet, dass die Arbeiterbewegung, also dass die SPD zu einer reinen Interessenvertretung der arbeitenden Bevölkerung wird. Bernstein schrieb in der Neuen Zeit, ich zitiere mal was, In einem guten Fabrikgesetz kann mehr Sozialismus stecken als in der Verstaatlichung einer ganzen Gruppe von Fabriken. Ich gestehe es offen. Ich habe für das, was man gemeinhin unter Endziel des Sozialismus versteht, außerordentlich wenig Sinn und Interesse. Dieses Ziel, was immer es sei, ist mir gar nichts. Die Bewegung, alles. Ja, wie schon erwähnt, das war zu einer Zeit, als es schien, dass die kapitalistischen Krisen nicht mehr kommen würden, da schon eine lange Zeit, krisenfreie Zeit hinter der SPD lag. 1907 kam es dann allerdings nur 9 Jahre, nachdem Bernstein seine erste Kritik formulierte, zu einer Finanzkrise, die quasi dementsprechend einen Teil seiner Theorie widerlegte. Mal als, um den Revisionismus zu erklären, mal die Auffassung von Lenin 1908, auch nach dieser Finanzkrise schon, vom Revisionismus. Lenin schreibt es in Marxismus und Revisionismus. Stellungnahme von Fall zu Fall. Anpassung an Tagesereignisse, an Wandlungen von politischem Kleinkram, hinwegsehen über die Grundinteressen des Proletariats, über die Hauptmerkmale der ganzen kapitalistischen Gesellschaft, über die gesamte kapitalistische Evolution, Opferung dieser Grundinteressen um wirklicher oder mutmaßlicher Augenblicksvorteile willen. Das ist revisionistische Politik. Rosa Luxemburg stellte sich also schon lange davor, 1900, mit ihrer Schrift Sozialreform oder Revolution in diesen Konflikt und stellte sich gegen die revisionistische Auffassung der Sozialdemokratie, der Aufgaben der Sozialdemokratie. Sie widerlegt in dieser Schrift zunächst die unmittelbare Fehlleitung von Revisionisten wie Bernstein, die Aktiengesellschaften etc. für die Auflösung kapitalistischer Widersprüche oder Krisentendenzen heranziehen und zeigt, dass eben die kapitalistischen Widersprüche im Gegenteil sich eher verschärfen als abgeflacht werden. Letztendlich also befasst sich Luxemburg in Sozialreform oder Revolution mit der Frage, ob die bestehende Arbeiterbewegung bereits die Auflösung der kapitalistischen Widersprüche war, so wie Bernstein es proklamierte, oder diese eher offenlegte, ein Ausdruck der Widersprüche in Kapitalismus ist. Das lässt sich erkennen, dass Luxemburg eben den Punkt machen will, dass die Arbeiterbewegung, dementsprechend auch die Sozialdemokratie, ein Ausdruck der Widersprüche in Kapitalismus ist und nicht die Lösung des Problems Kapitalismus darstellt, für sich genommen. Für Rosa Luxemburg war die Frage des Revisionismus in der SPD die existenzielle Frage der Sozialdemokratie überhaupt. Sie schreibt in Sozialreform oder Revolution, Zitat, diese ganze Theorie läuft praktisch auf nichts anderes als auf den Rat hinaus, die soziale Umwälzung, das Endziel der Sozialdemokratie, aufzugeben und die Sozialreform umgekehrt aus einem Mittel des Klassenkampfes zu seinem Zwecke zu machen. Bernstein selbst hat am treffendsten und am schärfsten seine Ansichten formuliert, indem er schrieb, das Endziel, was es immer sei, ist mir nichts, die Bewegung alles. Was wir eben schon mal hatten. Das Endziel ist aber das Einzige, laut Luxemburg, was die Sozialdemokratie von radikalen bürgerlichen Parteien und bürgerlichem Parlamentarismus unterscheidet. Die von Bernstein vorgenommene Gegenüberstellung Sozialreform oder Revolution ist eine Frage von kleinbürgerlichem oder proletarischem Charakter der Sozialdemokratie. Also die revisionistische Auffassung der Aufgaben der Sozialdemokratie wäre nichts anderes als kleinbürgerlich. Während die Sozialismus als Ziel beibehalten, das grundlegende Element der Sozialdemokratie ist, im Klasseninteresse des Proletariats zu handeln. Und dementsprechend hat die Sozialdemokratie proletarischen Charakter. Die Frage könnte anders gestellt auch lauten, also nach Sozialreform oder Revolution, lassalianische politische Revolution oder revisionistische ökonomischer Evolutionismus, also Reformismus. Diese Gegenüberstellung von Politik und Ökonomie kritisiert Luxemburg als mechanisch und undialektisch und von ihrer orthodox-marxistischen Perspektive verwarf sie weder die eine noch die andere Seite. Sie begriff die Frage, die von Bernstein aufgeworfen wurde, als Antinomie des Kapitalismus selbst, die sich in der Arbeiterbewegung selbst manifestiert. Das kommt dem nahe, was Georg Lukács in den 20er Jahren als Verdinglichung beschreibt, die sich in der Arbeiterbewegung selbst vollzieht. Aber okay, so viel dazu. Wir können da ja gerne nachher nochmal drüber reden. Auf jeden Fall wurde 1903 in der deutschen SPD die Resolution gegen den Revisionismus, auf dem SPD-Parteitag in Dresden verabschiedet. Die enthält die Punkte wie die Ersetzung der Eroberung politischer Macht durch eine Politik des Entgegenkommens wird abgelehnt. Die Abschwächung von Klassengegensätzen geschieht nicht. Diese verschärfen sich stetig. Anteil an Regierungsgewalt innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft wird auch abgelehnt. Das wurde zu offizieller Parteilinie. Und es ist auch angelehnt an die schon 1900 in der, die heißt Resolution Kautsky, innerhalb der Internationale verabschiedeten Resolution, in der sich die Internationale, also die sozialdemokratischen Parteien in der Zweiten Internationale, auch genau dieser Linie annehmen, keine Regierungsgewalt innerhalb bürgerlicher Gesellschaft zu übernehmen. Kautsky ist ein deutsch-tschechischer, glaube ich, Sozialdemokrat gewesen, Mitglied der SPD, quasi der Cheftheoretiker zu dieser Zeit. Und auch, also, es wurde gesagt, es war Kautskys Internationale. Kautsky war so der Star der Zweiten Internationale und ist heutzutage eigentlich kaum noch bekannt, weil er im Zuge der, ja, des Ersten Weltkrieges und dieser Krise der Sozialdemokratie, über die wir hier reden, zu einer relativ tragischen Figur geworden ist. Genau, die SPD als die Partei, die eben im wilhelminischen Deutschland dann nach 1903 existierte, hatte sich einer orthodox-marxistischen Linie verschrieben. Und wie die Organisation innerhalb dieser Partei aussah, ist sehr interessant. Die SPD war nämlich dementsprechend nicht an tatsächlichen Aushandlungsprozessen und an einer Organisation der Gesellschaft also im Rahmen des kaiserlich-wilhelminischen Deutschlands beteiligt. Die SPD war allerdings innerhalb ihrer Organisation auf immer stärkeres Wachstum ausgelegt. Sie war immer auf der Suche nach den richtigen Policies, also nach den richtigen Taktiken und Richtlinien auf größeres Wachstum hin. Die SPD hatte in dieser Zeit von 1903 bis 1914 ein extremes Mitgliederwachstum. Die SPD wurde im Zuge dieser Entwicklung von den eigenen Parteimitgliedern als Staat im Staat angesehen oder bezeichnet, weil eben sie einen eigenen zivilgesellschaftlichen Apparat abseits der der Kaiser, also wilhelminisch staatlichen Organisationen bildete. Also es gab eigene Schulen, die SPD hatte, in denen sie für Unterricht sorgte. Es gab, die SPD hat Abtreibungen organisiert, die SPD hat medizinische Versorgung für Menschen organisiert, die es sich nicht leisten konnten. Alles auf der Grundlage eben, dass sie dieser große Parteiapparat war, der nicht direkt in den Parlamenten vertreten war, sondern für sich stand. In der Sozialdemokratie gab es eine erstaunliche Harmonie zwischen Gewerkschaften und Partei, die es ansonsten in keiner anderen Sozialdemokratie in der Internationale gab. Und im Zuge dieses Wachstums der Partei vor 1914, also direkt, ich glaube 1913, hatte die Partei 1 Million Mitglieder. Die Gewerkschaften hatten über 2 Millionen Mitglieder und dieses Wachstum bringt natürlich auch ein Anwachsen des bürokratischen Apparates der Partei mit sich, also die sogenannten Parteibeamten, wuchsen einfach, die Zahl derer wuchs mit dem Anstieg der Mitgliedszahlen der Partei einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass, um diesen großen Apparat zu verwalten, viel Menschenmaterial benötigt wird. Die SPD war 1912 stärkste Partei im Reichstag und die Parteidisziplin in der SPD war auch sehr interessant. August Bebel, der damalige Chef, also Parteiführer der SPD, der sich unter anderem auch als der SPD-Reichskanzler bezeichnete, hatte angelehnt an die Karl Kautsky aufgestellte Richtlinie eine Klasse, eine Partei, also die Sozialdemokratie, die als einzige Partei das Proletariat vertritt, diese Parteidisziplin sehr hochgehalten, fast über alles. Und dementsprechend kam es auch zu dieser Harmonie mit den Gewerkschaften, da die SPD den Gewerkschaften starke Zugeständnisse machte beispielsweise bei Massenstreiks, die durch die SPD organisiert wurden, oder falls Massenstreiks organisiert worden wären, hätten sie der Zustimmung der Gewerkschaftsführung bedurft. Dementsprechend herrschte ein relativ großes Machtgleichgewicht zwischen Gewerkschaftsführung und sozialdemokratischer Partei, was auch einzigartig ist und gewissermaßen entscheidend für die kommende Entwicklung der SPD. Die SPD wurde sich, also der bürokratische Apparat besonders, der SPD wurde in dieser Zeit mit seinem Wachstum immer mehr zum Selbstzweck. Natürlich, da hingen viele Existenzen dran. Und die SPD bot quasi im Sinne dieses zivilgesellschaftlichen Apparates, den sie bildete, Aufstiegschancen und soziale Anerkennung. Dementsprechend wurde dieser bürokratische Apparat immer mehr zum Selbstzweck. Wie sich die SPD im Hinblick auf ihre längerfristige Strategie verstand, war sie eine Erbpartei, die quasi nach dem gesellschaftlichen Zusammenbruch das politische System des wilhelminischen Deutschlands beerben wollte. Und innerhalb der Internationale war die SPD quasi die führende Kraft. Sie war die stärkste an Mitgliedern und an theoretischem Einfluss. In der Parteidisziplin verschärfte sich die Situation 1911 dahingehend, dass die Pressebeteiligung des linken Flügels der SPD innerhalb der neuen Zeit beispielsweise eingeschränkt wurde und 1912 auch die Redefreiheit auf Parteitagen eingeschränkt wurde, da sie zu viel Kontroverse erzeugen konnte, also aus Sicht der Parteiführung, der Parteiexekutive eigentlich, die ihnen sinnlos für die Aufrechterhaltung von Parteidisziplin erachtete. Parteidisziplin stand quasi über dem demokratischen Recht der einzelnen Parteimitglieder, ihre Sichtweise zu drucken zu lassen oder auf Parteitagen Kontroversen auszulösen. Also das Motto war, warum nach ungelösten Rätseln suchen, anstatt tagespolitische Probleme zu lösen, wurde immer mehr zur Selbstverständlichkeit innerhalb der SPD, die sich ab 1911 sehr stark in diese Richtung entwickelte. Das ist zu, das ist quasi das Motto, die Menschheit stellt sich immer nur Aufgaben, die sie auch zu bewältigen vermag, dass dieses Motto relativ ernst genommen wurde von der sozialdemokratischen Führung und dementsprechend der theoretische Diskurs immer mehr innerhalb der Partei abflachte und die Parteibürokratie an sich bis zum Ersten Weltkrieg keine als eigenständige Fraktion, die sie immer mehr wurde, eigentlich keine Opposition innerhalb der SPD hatte. Der SPD-Parteiapparat, das muss man dazu sagen, war natürlich keine unabhängige Neuschöpfung, die irgendwie aus einem Vakuum heraus entstanden wäre oder aus einem luftleeren Raum, sondern sie war ein Spiegelbild der damaligen deutschen Gesellschaft. Sie war eine, ein neu gebildetes Abbild mit anderen Zielen der Gesellschaft. Also sie bildete kein komplettes Außerhalb. Es waren die gleichen Menschen, die irgendwie in der Fabrik nebeneinander standen. Die haben sich abends beim SPD-Parteitag irgendwie, oder nicht Parteitag, aber beim Zahltag, wenn die Löhne ausgezahlt wurden, wurde die Parteikasse eingetrieben. Und es waren die gleichen Menschen, die an der deutschen wilhelminischen Gesellschaft teilhatten, aber auch an dieser quasi Parallelgesellschaft der SPD, also der von der SPD organisierten Zivilgesellschaft. In dieser Situation kommt es dann zu der fatalen Krise der Sozialdemokratie in Deutschland, als am 4. August 1914 die Reichstagsfraktion der SPD für die Kriegskredite zum Ersten Weltkrieg abstimmt. Das ist ein kompletter Bruch mit der Zweiten Internationale. Karl Kautsky, der nicht wirklich für den Krieg ist, allerdings diesen als dadurch legitimiert, dass der Krieg laut Kautsky einen unglücklichen Zwischenfall in der Geschichte darstellt und keine historische Notwendigkeit. Er bezeichnet die Internationale, also seine Internationale quasi, als Friedensinstrument, das nicht für den Krieg geeignet war, als Schiff, das für ruhiges Gewässer, aber nicht für die hohe See ausgerüstet ist. Dementsprechend ist die Rechtfertigung oder der Gedankengang bei Leuten wie Karl Kautsky zu diesem Zeitpunkt bei der Zustimmung zu den Kriegskrediten ist gewissermaßen, jetzt kommt der Krieg, das müssen wir aussitzen und danach geht alles so weiter wie bisher. Danach wächst die Sozialdemokratie weiter und der Krieg wird eigentlich nichts verändert. Er stellt keine historische Notwendigkeit dar, wie ich schon sagte. Interessant dazu ist auch, dass die italienische, die bulgarische und die russische, also zur Hälfte, was heißt zur Hälfte, also die Bolschewiki, sozialdemokratische Partei von Italien, Bulgarien und Russland, diese waren bei den Zustimmungen zu Kriegskrediten oder eben bei der Organisation von Kriegswirtschaft und so weiter in ihren Ländern nicht umgefallen und haben sich gegen ihre eigenen Regierungen gestellt. Im Ersten Weltkrieg wird die SPD und die Gewerkschaften eine Politik des Burgfriedens fahren. Das heißt, sie beteiligen sich an der Organisation der Kriegswirtschaft. Das geht so weit, dass die Gewerkschaften bei Streiks, die 1916 aufkommen, innerhalb der Arbeiterschaft, in Berlin vor allem, teilweise Streikende bei der Polizei anzeigen, damit sie ihre Ausnahmegenehmigungen verlieren und zum Kriegsdienst eingezogen werden. Dass die Gewerkschaftsführung ihre eigenen Mitglieder aktiv verrät, da sie gegen den, da die Mitglieder der Partei von unten gegen den Burgfrieden verstoßen, der durch die Gewerkschaftsführung geschlossen wurde. Ja, genau, zu diesem Zeitpunkt, als die Kriegskredite bewilligt wurden, war die SPD und als auch die SPD sich am Parlament beteiligte und an der Organisation der Kriegswirtschaft auch maßgeblich mitbeteiligt war mit den Gewerkschaften, war die SPD zu keinem Zeitpunkt nominell revisionistisch geworden oder so. Die Parteilinie hat sich eigentlich nicht verändert, aber die Parteipraxis ist in die Katastrophe geraten. Der Erste Weltkrieg ist nicht wie das teilweise auch von der SPD erwartet wurde, innerhalb eines halben Jahres vorbei, sondern noch im Februar 1917 tobt der Krieg in ganz Europa. Und dann kommt es zur ersten Revolution in Russland. Das löst in Deutschland die erste solidarische Streikwelle aus, solidarisch mit der russischen Revolution. Das ist allerdings nicht von den Gewerkschaften initiiert worden, also von der Gewerkschaftsführung, sondern von revolutionären Obleuten, so nennen die sich, die versuchen, Gewerkschaftsarbeit von unten zu organisieren, da die Gewerkschaftsspitze die Arbeiterschaft in ihrem Sinne verraten hat. In dieser Situation, also 1917, gründet sich die USPD als Abspaltung von der SPD, die sich dann MSPD, also Mehrheits-SPD, und die USPD ist die unabhängige SPD, gründet. In der USPD, sie ist mitbegründet von eben wieder Karl Kautsky, und Mitglieder sind unter anderem auch Eduard Bernstein, die sich gegen die weitere Bewilligung der Kriegskredite stellen, die im Verlauf des Krieges ein ums andere Mal immer wieder von der Mehrheits-SPD bewilligt wurden. Dies geschieht alles im Kontext der russischen Revolution und der Fortführung des Krieges durch Deutschland gegen Russland. In Russland gibt es auch die Situation, dass nach der Revolution die Menschewiki, also die sozialdemokratische Partei, eine der sozialdemokratischen Parteien neben den Bolschewiki, in Russland den Krieg fortführen. Was mit ein Grund dafür ist, dass es zur Oktoberrevolution 1917 kommt in Russland. Die Oktoberrevolution löst in Deutschland und in vielen anderen Ländern Europas wiederum Massenstreiks aus. In Deutschland kommt es gibt einen anderen Kalender zu der Zeit noch, in Russland und Europa, zu den Januarstreiks 1918, die allerdings, also das waren die größten Streiks im ganz gesamten Ersten Weltkrieg. Diese Streiks richten sich auf eine Solidarisierung mit den russischen ArbeiterInnen hin aus. Sie richten sich aktiv gegen den Raubfrieden von Brest-Litovsk, so wie er später dann genannt wurde. Die Situation ist nämlich die, dass als die Bolschewiki in Russland zusammen mit den Sozialrevolutionären an die Macht kommen, die Regierung, also die russische Regierung, Trotzki entsendet, um den Frieden zwischen Deutschland und Russland zu schließen, der innenpolitisch in Russland benötigt wird und auch dringend, ja genau, also Russland ist eigentlich nicht mehr in der Lage, den Krieg fortzuführen und sie brauchen den Frieden. Daraufhin kommt die deutsche oberste Heeresleitung mit immensen Forderungen, also unverhüllten Annexionen und Materiallieferungen, die das gebeutelte russische Land ruinieren würden. was Trotzki natürlich zunächst ablehnt. Und Trotzki will einen Frieden ohne Vertrag machen, das heißt die Kampfhandlungen einfach beenden. Daraufhin rückt allerdings das deutsche Militär immer weiter nach Russland vor. Und in dieser Situation entstehen die Januarstreiks 1918. Die deutsche Arbeiterschaft sieht eben die Fortsetzung des Krieges, die zu dieser Zeit extrem unpopulär geworden ist. Es gibt eben auch an der Front Verbrüderungen der deutschen und russischen Truppen 1918. Und in dieser Situation stellen die Streikenden die Forderung nach der Beendigung des Krieges. Und als ihre Vertretung werden die USPD und die MSPD. Die MSPD ist zu diesem Zeitpunkt des Krieges auf eine, ich habe den Namen vergessen, aber sie wollen quasi einen Frieden ohne Annexion, der allerdings gewissermaßen unmöglich ist, weil es das erklärte imperialistische Ziel des der deutschen Führung ist, also der OHL und des Kaisers, Annexionen zu betreiben. Also nominell ist die MSPD jetzt auch gegen den Krieg, allerdings werden die Streikenden in den Januarstreiks von der politischen Vertretung eben der USPD und der MSPD ohne nennenswerte Ergebnisse der Verhandlungen wiederum enttäuscht. Das ist die Situation, in der sich Deutschland auch in der Deutschland befindet sich im Herbst 1918 in der Situation, dass die militärische Niederlage an der Westfront unmittelbar bevorsteht und Ludendorff, einer der Generäle der obersten Heeresleitung, der quasi so etwas wie eine Militärdiktatur in Deutschland führt, da in der Kriegswirtschaft durch die oberste Heeresleitung alles, also große Teile der deutschen Wirtschaft und des Militärs bestimmt werden. Deshalb befindet sich Ludendorff in der Situation, diese militärische Niederlage irgendwie abzuwenden. In der Westfront kann es jederzeit eben zum Durchbruch der Entente-Truppen kommen. Die Armee und ihre Existenz und ihre Ehre mussten aus Ludendorffs Sicht gerettet werden. Dazu bedurfte es eines Waffenstillstands, der politisch und nicht militärisch motiviert sein sollte. Deshalb musste eine umgehende Parlamentarisierung Deutschlands erfolgen. Die so gebildete Regierung konnte dann mit den anderen demokratischen Regierungen der Entente einen Waffenstillstand schließen, ohne dass das Militär besudelt worden wäre, entehrt aus Sicht der OHL. Ludendorff bezeichnet sein Vorhaben als Revolution von oben. Die parlamentarische Regierung, die OHL und der Kaiser waren mit dem Vorhaben, das Ludendorff ihnen präsentiert, einverstanden. Quasi unter der Devise, diejenigen, die uns die Suppe eingebrockt haben, die Sozialdemokraten sollen sie jetzt auch auslöffeln und den unbeliebten Friedensschluss, also letztendlich den Versailler Vertrag unterzeichnen. Unter Mitwirkung der SPD wird so am 5. Oktober 1918 unter Prinz Max von Baden eine parlamentarische Demokratie herbeigeführt. In dieser Situation meutern am 30. Oktober 1918 die Matrosen gegen das Auslaufen der Hochseeflotte zur letzten Seeschlacht gegen England. Die Bestrebung der Berliner Regierung ist zu der Zeit ausdrücklich ein Waffenstillstandsabkommen mit der Entente. Der amerikanische Präsident Wilson hat dementsprechend, also als Bedingung zu diesem Waffenstillstand, die Einstellung des U-Boot-Krieges gefordert, woraufhin die Flottenführung der deutschen Marine dann den Beschluss dazu gefasst hat, diese Friedenspolitik der Regierung, später wird der Dolchstoß genannt, der Dolchstoß der parlamentarischen Regierung zu verhindern. die daraufhin will eben die Flottenführung zu diesem letzten Gefecht auslaufen und die Frieden, also die Waffenstillstandsverhandlungen zunichte machen. 1917 hatte es bereits einen Aufstand der Matrosen gegen die schlechte Versorgungslage auf Schiffen der Marine, deutschen Marine gegeben, der mit 2 Todesurteilen endete. Doch am 30. Oktober 1918 meuterten die Matrosen erneut gegen diese voraussichtliche Todesfahrt ihrer eigenen Schiffe gegen die englische Marine. Das Auslaufen konnte durch diese Meuterei verhindert werden, aber die meuternden Matrosen wurden gefangen genommen und einige von ihnen zur Bestrafung in ein Militärgefängnis nach Kiel gebracht. Andere wurden in anderen norddeutschen Städten und in Militär, unter Militärarrest gestellt. Die nicht also diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt nicht gemeutert hatten, die Matrosen, die ihre meuternden Kameraden nach Kiel brachten, standen vor der Situation, dass sie ihnen klar war, was den Meuternden bevorstand, da beim 1917 stattgefundenen Aufstand der Matrosen bereits drakonische Strafen auf Meutern, auf Meuterei standen. Dementsprechend schickten sie eine Delegation zum Ortskommandanten, um die Freilassung der Verhafteten zu verlangen. Dies wurde allerdings von der Kommandantur verweigert. Dann am 2. November, also am zweiten Tag nach der Meuterei, trafen sich die Matrosen zur Beratung im Kieler Gewerkschaftshaus und am 3. kam zu keinem Ergebnis und am Sonntag, dem 3. November, fanden sie das Gewerkschaftshaus verschlossen mit bewaffneten Posten davor. Deshalb versammelten sie sich im Freien auf dem Exerzierplatz mit tausenden Arbeitern zusammen und dieser große Demonstrationszug zog dann teils bewaffnet an einer zum Gefängnis, in dem die meuternden Matrosen saßen. An einer Straßenkreuzung wurde der Zug von einer Patrouille gestellt und auf Befehl des Polizeipräsidenten hin in die Menge geschossen. Das kann gewissermaßen als der Startschuss zur deutschen Revolution 1918 gesehen werden. Der Startschuss zu dieser Revolution wurde tatsächlich von der Reaktion, die sich gegen die Berliner Regierung, die da schon parlamentarische Regierung in Berlin stellte, gesehen werden. Am 4. November morgens, also einen Tag später, nachdem auf den Demonstrationszug geschossen wurde, wählten alle Matrosen des 3. Geschwaders Soldatenräte, entwaffneten die Offiziere und bewaffneten sich selbst. Rote Fahnen wurden auf fast allen Kriegsschiffen gehisst. Man muss dazu wissen, die Matrosen waren zu großen Teilen Metallarbeiter aus Berlin, die bereits gewerkschaftliche Schulung also vor dem Krieg erfahren hatten und dementsprechend das passende Rüstzeug zur Bildung von Soldatenräten mit an die Hand bekommen hatten. Sie gingen daraufhin, also nach der Übernahme der Schiffe und der Entwaffnung der Offiziere an Land, befreiten die gefangenen Meuterer ohne größeren Widerstand und besetzten öffentliche Gebäude und hissten die rote Flagge auf dem Rathaus in Kiel. Vom Kieler Gouverneur wurden Heeressoldaten vom Generalkommando Altona, also außerhalb von Kiel, angefordert, um den Aufstand in Kiel niederzuschlagen. Allerdings kam es bei der Ankunft der Heeressoldaten zu Verbrüderungsszenen und zur Entwaffnung der Heerestruppen, die eigentlich den Aufstand niederschlagen sollten. Die Heerestruppen schlossen sich dem Kieler Matrosenaufstand an. Am Abend des 4. November war Kiel damit fest in der Hand der Aufständischen, da der Gouverneur ihnen dem Aufstand nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Überall wurden Soldatenräte gebildet. Eine Versammlung von Vertrauensleuten hatte für den folgenden Tag den Generalstreik und die Bildung von Arbeiterinnenräten beschlossen. Am 4. November kamen 2 Abgesandte der Regierung aus Berlin in Kiel an, die von dem Gouverneur aus Kiel angefordert worden waren. Einer der beiden Abgesandten war Gustav Noske, der spätere Reichswehrminister der SPD-Regierung, der von den Aufständischen zunächst jubelnd empfangen wurde. Noske ließ sich aufgrund eines gewissen Machtvakuums an der Spitze der Räte kurzerhand an die Spitze der Räte wählen und ernannte sich, als es keine Hoffnung mehr auf die Niederschlagung des Aufstandes gab, zum Gouverneur der Stadt. Also der Mann, der sich später als der Bluthund bezeichnen würde, stand somit an der Spitze der aufkommenden Revolution. Also Noske hat mal gesagt, einer muss ja der Bluthund sein, bevor er auf aufständische Arbeiter schießen ließ. Die SPD nutzte hier zum ersten Mal unter dem Namen der Einigkeit der Arbeiterbewegung die durch die Matrosen und Arbeiter in unerwartet geschaffene Bewegung, an deren Spitze sich ein Machtvakuum abzeichnete, um selbst an die Macht zu kommen. Arbeitete allerdings aktiv gegen die revolutionäre Bewegung. Ja, Lisa, ich glaube, du möchtest jetzt die Abläufe dieser Revolution noch weiter darstellen. Okay, jetzt kann man mich hören, oder? Ja. Sorry. Okay. Ja, also ich setze genau dort ein, wo du aufgehört hast, Leon. Und zwar, ja, der Matrosenaufstand war der Startschuss der Revolution. Und innerhalb von 4 Tagen nahmen sie alle westdeutschen Großstädte unter ihre Kontrolle. Es geschah wie auf stillschweigende Weise überall das Gleiche. Soldaten der Garnison wählten Soldatenräte, wie wir schon gesagt haben, die Arbeiterräte. Und zumeist waren die Mitglieder der Arbeiterräte in der Partei SPD oder USPD. Die Militärbehörden kapitulierten, die zivilen Behörden erkannten ehrfürchtig die Autorität der Arbeiter- und Soldatenräte an und politische Gefangene wurden befreit. Niemand wurde verhaftet und es gab kaum Widerstand, Gewalt oder Blutvergießen. Doch was die Massen mit dieser neu errungenen Macht anstellen sollten, wussten sie eben nicht genau. Sie drängten zu einer Revolution für die Regierung und nicht gegen sie. In dieser Woche verwandelte sich Deutschland von einer Militärdiktatur in eine Räterepublik. Die SPD-Führung, allen voran Friedrich Ebert, arbeitete jedoch, wie schon gesagt, aktiv gegen die Revolution, die er hasste wie die Sünde. Sein Ziel war es, sich an den Kopf zu stellen, um sie zu ersticken. Das, was Noske sozusagen im Kleinen getan hat, sollte Friedrich Ebert nun im Großen tun. Aber er tat es in seinem Selbstverständnis zum Erhalt des bestehenden deutschen Staates. Seine Angst war, dass die Unruhen im Inneren eine Invasion von außen bewirken könnte, die der deutsche Staat nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg nicht gewachsen war. Die SPD war der Überzeugung, ohne deutschen Staat könne sie ihr politisches Wirken nicht weiter fortsetzen. Die SPD wollte also keine Rätediktatur, sondern die parlamentarische Demokratie. Für Luxemburg war damit die Kardinalfrage der Revolution die Frage nach parlamentarischer Demokratie oder Räterepublik. Die oberste Heeresleitung wollte die Abwehr des Bolschewismus und den Untergang der SPD mit ihm. Arbeiter- und Soldatenräte demgegenüber forderten die Aufhebung der Klassen, Aufhebung der Bürokratie und freie Offizierswahl. Sie waren der lebendige Körper der SPD von 1890 bis 1914. Der 9. November 1918. Als die Revolution am 9. November Berlin erreichte, zogen General Gröner als Vertreter der obersten Heeresleitung und Friedrich Ebert bereits an einem Strang. Was später als Ebert-Gröner-Pakt in die Geschichtsbücher einging, bedeutete 1918 mit der erzwungenen Abdankung des Kaisers, Zitat, der Revolution einen Scheinsieg zuzusprechen, um sie in einer vorbereiteten Reservestellung zu ersticken. Der Kaiser musste abdanken, Die halb sozialdemokratische Regierung musste vollständig sozialdemokratisch werden und der Reichskanzler sollte Friedrich Ebert heißen. Das Zitat ist von Sebastian Haffner von seinem Buch Die deutsche Revolution 1918 und 19. Als die Massen das Reichstagsgebäude am 9. November erreichten, forderten sie die Abdankung des Kaisers und der Räterepublik. Irgendjemand würde versuchen, diese Massen zu lenken. Ebert Scheidemann versuchten, sie zur Ordnung zu bekehren, also die SPD-Spitze. Liebknecht und revolutionäre Obleute wollten das Fortschreiten der Revolution. So kam es, dass am 9. November innerhalb von 2 Stunden zweimal die Republik ausgerufen wurde. 14 Uhr durch Scheidemann und 16 Uhr durch Liebknecht mit den Worten: Wer von euch die freie sozialistische Republik Deutschland und die Weltrevolution erfüllt sehen will, erhebe seine Hand zum Schwur. Der Kaiser war damit abgesetzt, der Reichskanzler Prinz Max von Baden reiste überstürzt ab und es kam zu einem lautlosen Einsturz der deutschen Monarchie. Gegenüber Ebert formierte sich eine revolutionäre Gegenkraft aus revolutionären Obleuten und ihren Anhängern. Am Abend des 9. November besetzten sie den Reichstag, um eine provisorische Regierung, den Rat der Volksbeauftragten, zu bilden. Die Ebert-Scheidemann-Spitze sollte beiseite gedrängt werden und ein revolutionäres Regierungsorgan gebildet werden. Sie planten einen Staatsstreich. Die Wahl der revolutionären Regierung sollte am Folgetag stattfinden. Als Ebert davon erfuhr, war sich im Klaren, wenn die Revolution ihn nicht überrollen sollte, musste er sich also die Legitimation als Revolutionsführer einholen, auch wenn das zu diesem Zeitpunkt ein Bündnis mit der USPD bedeutete. In den Morgenstunden des 10. November zeigte sich, dass die revolutionären Obleute nicht gegen diese Verbrüderungswelle der SPD und USPD ankamen. Die Massen wollten die SPD wieder vereinigt sehen. Sie verlangten eine Führung, wie die SPD sie vor 1914 war. Am Nachmittag des 10. November fanden die Wahlen der Volksbeauftragten im Zirkus Busch in Berlin statt. Die Reichsregierung wurde bestätigt und erhielt nur einen neuen Namen. Die Resolution wurde verkündet, in der große Worte wie Sozialistische Republik und Weltrevolution auftauchten. Die bürgerlichen Zeitungen druckten diese Resolution am Folgetag, der Vorwärts nicht. Ebert wurde an diesem Abend zum Revolutionsführer wider Willen. Die Revolution der Massen gab der sozialdemokratischen Führung zum ersten Mal die Chance wirklicher Macht. Die Militärdiktatur war widerstandslos zu Boden gefegt worden. Doch die neu errungene Macht sollte ungenutzt bleiben. Noch am selben Abend sprachen sich General Gröner und Ebert in einem Telefonat über weitere loyale Zusammenarbeit aus. Das bedeutete gegen Radikalismus und Bolschewismus, die schnellste Beendigung des Räteunwesens und für eine Rückkehr zu geordneten Zuständen. Es gab eine geheime direkte Telefonverbindung zwischen Eberts Büro und dem der obersten Heeresleitung. Ebert als neuer Revolutionsführer stand damit zwischen der Revolution und ihrer Gegenrevolution. Der lautlose Einsturz der deutschen Monarchie nahm der deutschen Oberklasse ihre Tradition und ihren Halt. Es hinterließ ein Vakuum, das später durch Adolf Hitler gefüllt werden sollte, der sich in diesen Novembertagen schluchzend auf seinem Bett im Lazarett unter Tränen und Wut entschied, Politiker zu werden. Die SPD hatte die sozialistische Bewegung bereits 1914 verraten. Die USPD verlor mit Kriegsende den Grund ihrer Abspaltung als Antikriegsformation und ließ sich seither von der SPD für ihre politischen Zwecke benutzen. Die revolutionäre Opposition der Spartakusgruppe fand im Moment der Novemberrevolution noch in Koalition mit der USPD statt. In der historischen Gelegenheit sahen sie eine Möglichkeit für die sozialistische Weltrevolution, die politisch genutzt werden sollte. Viele Sozialisten, wie beispielsweise Rosa Luxemburg, befanden sich zum Ausbruch der Revolution noch in Schutzhaft. Und so existierte bis zum 30. Dezember 1918, was der Gründungsparteitag der KPD ist, in Deutschland überhaupt keine einflussreiche sozialistische Partei. Erst recht nichts, was sich mit den revolutionären Parteien allen voran den Bolschewiki vergleichen ließ. Selbst in den Räten gab es kaum Spartakisten. Doch der Eifer der Spartakusgruppe war unbändig, diese revolutionäre Situation für das Vorantreiben der Weltrevolution zu nutzen. Der Widerspruch zwischen bereits globalem Kapital und Arbeit, wie Marx es schon in seinen Klassenkämpfen in Frankreich schrieb, das Zitat, was ich am Anfang brachte, konnte nicht innerhalb nationaler Wende überwunden werden. Die Zuspitzung des Widerspruches müsse sich zwangsläufig über die Ländergrenzen hinaustragen. Luxemburg wollte genau das, was Eber zu verhindern versuchte. Durch eine erfolgreiche Revolution und Errichtung einer Räterepublik in Deutschland die Invasion von England, Frankreich und Amerika provozieren, damit die revolutionäre Krise auf diese Länder übergreift. So schrieb Luxemburg 1918 nach ihrer Entlassung über die russische Revolution. Zitat: In diesem Sinne bleibt ihnen das unsterbliche geschichtliche Verdienst, mit der Eroberung der politischen Gewalt und der praktischen Problemstellung der Verwirklichung des Sozialismus dem internationalen Proletariat vorangegangen zu sein und die Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit in der ganzen Welt mächtig vorangetrieben zu haben. In Russland konnte das Problem nur gestellt werden. Es konnte nicht in Russland gelöst werden. Und in diesem Sinne gehört die Zukunft überall dem Bolschewismus. Die deutsche Revolution bedeutete also das Urteil über Sieg oder Niederlage der russischen Revolution. Die russischen Revolutionsführer, allen voran Lenin, waren sich im Klaren darüber, dass die Revolution 1917 nicht begonnen wurde, um sie an den Ländergrenzen anzuhalten. Das revolutionäre Moment in Deutschland sollte über Sieg und Niederlage der Weltrevolution entscheiden. Doch die wahre Macht liegt in der Exekutivgewalt. Und hier bezog die SPD-Führung deutlich Position zur Gegenrevolution. Sie wollten das retten, was die Revolution zu stürzen versuchte. Den alten Staat mit Bürokratie, Militär und Polizei. Sie wollten den Einfluss der Räte so schnell wie möglich über die Wahl der Nationalversammlung und die Entwaffnung der Arbeiter loswerden. Gleichzeitig organisierte die oberste Heeresleitung in Absprache mit der SPD-Führung die militärische Gegenrevolution, die Freikorps. Ein Zusammenschluss von Soldaten der Front, die im Dienst der obersten Heeresleitung standen. Aus dieser Formation entwickelte sich später übrigens die SS und SA. Die Entlassung eines einfachen Polizeipräsidenten gab am 5. Januar 1919 Anlass für die zweite Welle der Revolution. Revolutionäre Obleute wie Liebknecht und Pieck von der KPD riefen zu einer Kundgebung auf. Was sie nicht erwarteten, war der darauffolgende Aufmarsch bewaffneter Arbeiter und Soldaten. Die Massen wollten nicht nur demonstrieren, sie wollten handeln. Sie wollten die Regierung stürzen. Hier stellt sich die Szenerie dar, vor der Rosa Luxemburg zum Gründungsparteitag der KPD schon warnte. Zitat: Die Freude, der ich soeben Ausdruck gegeben habe, über die Stimmung, die ihr so stürmisch ausdrückt, ist nicht ungemisch. Ich betrachte sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich habe die Überzeugung, ihr wollt euch euren Radikalismus ein bisschen bequem und rasch machen. Namentlich die Zurufe, schnell abstimmen, beweisen das. Es sind nicht die Reife und der Ernst, die in diesen Saal gehören. Es ist meine feste Überzeugung, es ist eine Sache, die ruhig überlegt und behandelt werden muss. Wir sind berufen zu den größten Aufgaben der Weltgeschichte. Und es kann nicht reif und gründlich genug überlegt werden, welche Schritte wir vor uns haben, damit wir sicher sind, dass wir zum Ziele gelangen. So schnell übers Knie brechen kann man nicht so wichtige Entscheidungen. Ich vermisse das Nachdenkliche, den Ernst, der durchaus den revolutionären Elan nicht ausschließt, sondern mit ihm gepaart werden soll. Die Gegenrevolution siegte mit ungeheurem Blutvergießen. Dieser Aufstand, den selbst die KPD so nicht geplant hatte, wurde zum Anlass für die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar 1919 genommen. Von Januar bis Mai 1919 herrschte in Deutschland ein blutiger Bürgerkrieg der sozialdemokratischen Regierung gegen die revolutionäre Arbeiterklasse. Tausende Menschen wurden im Namen der Demokratie geopfert. Die SPD besetzte anschließend weiterhin alle politischen Ämter, aber ihre Macht war hohl. 1919 überrollte Deutschland eine Welle von rechts und die Gegenrevolution zeigte sich als wirkliche Macht. Der Bürgerkrieg hinterließ eine unsägliche Bitterkeit und stellte die Weichen der Geschichte der Weimarer Republik und die Entstehung des Dritten Reiches. Die Weltrevolution erfuhr in Deutschland vorerst eine Niederlage, von der sie sich nicht mehr erholen sollte. Jedenfalls so schnell nicht mehr. Auch Russland musste von nun an versuchen, damit umzugehen, vor allem als das internationale Proletariat im deutschen Oktober 1923 seine scheinbar endgültige Niederlage erfuhr. Sebastian Haffner schreibt in den ersten Sätzen des Vorworts seines Buches: Franz Kafkas Legende vor dem Gesetz erzählt von einem Mann, der Einlass begehrt und vom Türsteher immer wieder abgewiesen, sein ganzes Leben wartend und hoffend vor dem Tor verbringt, unter immer wiederholten vergeblichen Versuchen, den unerbitterlichen Türhüter zu erweichen. Endlich in seiner Todesstunde brüllt ihm der Türhüter in sein vergehendes Gehör: Dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn. Ja, das war's von uns. Okay, ja, dann erstmal vielen Dank euch beiden für diesen spannenden Vortrag. Genau, ich, ja, das weitere Verfahren, wie gesagt, stellt gerne noch Fragen in den Chat rein oder mit so einem Sternchen. Dann könnt ihr die selber stellen oder ihr postet einfach einen Text, dann lese ich den vor. Wir haben bisher eine Frage erst, also keine Scheu. Stellt gerne noch weitere Fragen, irgendwie auch Verständnisfragen. Man muss nicht super elaboriert jetzt hier so eine krasse Frage stellen, auch vielleicht, wenn ihr Sachen nicht verstanden habt oder so, dass die ReferentInnen das nochmal wiederholen. Genau, also nochmal an der Stelle herzliche Einladung für weitere Fragen. Und ich würde die erste dann einfach mal vorlesen und dann könnt ihr beiden oder einer von euch darauf antworten. Die ist von Richard, ich bin mir nicht sicher. Was ist die wichtigste Lehre aus dem Scheitern der deutschen Revolution? Genau. Leon, ich schalte dich gleich noch frei. Moment. Okay. Ich würde sagen, zum einen, dass es keine Führung gab. Also es gab dieses revolutionäre Moment. Die Massen hatten diese Art von Schulung, aber es gab keine revolutionäre Führung, die die Massen in die Richtung leiten konnte, die diesen bewussten Faktor darstellen konnte. Ja. Ja, ich würde sagen, also die wichtigste Sache, die wir davon lernen können, ich habe mal gehört, dass der Neffe von Willy Brandt einen Vortrag über die deutsche Revolution gehalten hat, der ist Geschichtsprofessor oder so, und der war ganz toll, der Vortrag, aber im Nachhinein hat er gesagt, ja, dass Demokratie nichts ist, was uns geschenkt wird. Wir müssen sie uns erarbeiten. Ich würde eben sagen, dass dieser Rahmen der Demokratie in dem Sinne der sich spontan bildenden Räte in der Revolution 1918 bereits gegeben war. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Soldaten haben sich haben diesen Rahmen schon geschaffen, in dem das Potenzial dazu da ist, tatsächlich Geschichte zu schreiben, beziehungsweise zu einer Geschichte zu kommen, wie wir sie bewusst formen könnten. Und in dem Sinne würde ich sagen, die Lehre ist, dass uns in manchen historischen Situationen Demokratie geschenkt wird. Die Frage ist nur, was wir damit machen. Beziehungsweise ja. Demokratie auch als Krise begriffen, beziehungsweise was die Lehre von 1848 ist, ist, dass Demokratie überhaupt erst verwirklicht werden kann, wenn die proletarische Revolution erfolgreich ist. Und die SPD war das politische Organ, was die Versäumnisse oder das Scheitern oder die Aufgabe von 1848 verwirklichen wollte und ist im Endeffekt an der Krise des eigenen Erfolgs gescheitert. Ist mit dem Staat verwachsen, ist beziehungsweise die Gewerkschaften auf irgendeine Art und Weise mit den Massen selbst. Und die Rückbesinnung Rosa Luxemburgs in der Deutschen Revolution 1918 auf 1848, und deswegen sind die zwei Zitate, das, was ich am Anfang und am Ende gebracht habe. Rosa Luxemburg führt in dieser revolutionären Epoche und auch in der Revisionistendebatte ein Selbststudium wahrscheinlich nochmal durch, beziehungsweise sie entdeckt den Marxismus neu und wieder. Nicht neu, aber wieder. Und sie kommt wieder auf die Fragestellung von 1848 und stellt fest, dass das immer noch die Aufgabe ist. Und die Exekutive, die Partei SPD, hat diese Aufgabe nicht mehr beziehungsweise hat sie wahrscheinlich für erfüllt angesehen, beziehungsweise diese schrittweise hinüberwachsen. War nicht die Einsicht, die Marx 1848 hatte. Okay, dann soweit nichts mehr da hinzuzufügen ist, dann würde ich die nächste Frage stellen, beziehungsweise die nächste Frage ist von Clint und er kann sie einfach selbst stellen. Okay, jetzt müsste es gehen, Clint. Jo, könnt ihr mich hören? Ja. Okay, well, vielen Dank für die Vorträge. Die waren ganz gut. Also die Sachen dargelegt. Ich würde einfach auf was Lisa betont hat, da am Ende, so diese Unterscheidung zwischen also Demokratie und proletarischer Sozialismus. Und ich denke, dass also wenn wir wirklich diesen 48-Moment stark in Betracht haben, das zeigt, dass also diese proletarische Revolution ist schon also der bürgerlichen Demokratie vorausgegangen. Und das heißt in einem Sinne, also diese parlamentarische Beteiligung war immer ein Instrument für die Selbstbefähigung des Proletariats durch ihre Partei. Wie Leon das beschrieben hat, also das ist gerade, was Bernstein in den 80er unter dem sozialistischen Gesetz, er verteidigt einen revolutionären Marxismus, also Klassenkampf, gegenüber die Lassallianer und kleinbürgerlichen Idealisten, die eigentlich nicht stark sind. Und so Bernstein in diesem Sinne also gewinnt und das quasi like, setzt, also er ist in Kontakt mit Babel und Engels. Und das quasi so setzt die Bühne auf für die 90er. Ich denke, was auch da wichtig ist, ist, dass, also wie Lisa das gesagt hat, vielleicht war es Leon, aber dass die Industrialisierung findet sowieso statt. Und das heißt, wir haben hier quasi eine weltrevolutionäre Sachlage, die tatsächlich, also war die Frage der Deutschen Republik. Und im Blick darauf, ich hatte zwei kleine Geschichten und dann eine Frage. Ich hab mal also diesen, also zum 100-Jahr-Tag der Novemberrevolution hat die Rosa Luxemburg Stiftung ein paar Texten ausgegeben und in der Einleitung zu diesen Texten schreibt Uli Plenner Also sie war auf diesem Tour in Berlin, wo sie über die Revolution gesprochen haben, und die haben offiziell gesagt, dass der Geburt der Republik ist im März 48. Und sie hatten dem Text gesagt, well, eigentlich nein, weil da ist es gescheitert. Es war tatsächlich die Arbeiter, die Revolution 1918 durchgeführt hat. Und dann macht sie sehr, sehr klar und fest, dann beschreibt sie, betont sie, dass also all die Unterschiede zwischen also die Arbeiterrevolution in Deutschland und die bolschewistische Revolution in Russland. Also in dem Sinne, so sie will sagen, okay, eigentlich tatsächlich geht es darum, ein kleinbürgerliche, also demokratische Republik auf die Bühne zu stellen. Auch wenn like der ganze Punkt von die Industrialisierung Deutschlands war gerade diesen Widerspruch zwischen das Kaisertum und die industrialisierende Arbeiterklasse. Und im Blick darauf, ich hab eine andere kurze kleine Geschichte und dann werde ich meine Frage stellen. Ich habe neulich diesen neuen Show auf Netflix geschaut. Es heißt Babylon Berlin. Und es ist sehr, sehr gut. Ich würde es empfehlen. Aber es gibt diese Szene. Es ist diese zwei Junge. Die sind alle bei dem See. Und die stehen in dem Wasser. Und ein sagt zu dem anderen, um eine Revolution zu machen, ist es manchmal also berechtigt, Massen von Leuten zu töten, zu ermorden. Und der andere sagt, wer hat das gesagt? Also wer hat das gesagt? Hitler? Und er sagt dann Lenin. Und die sagen, und die beide like, yeah. Und dann springen sie in das Wasser und sie gehen über und es gibt ein Mädchen neben einem Boot und ganz spielhaft, also nehmen sie also von dem Ding springen sie und bringt sie in den Boot und sagen so, wir sind die Kieler Aufsteher, the rebelling sailors of Kiel, und die nehmen sie in dem also mit dem Boot in den See und dann haben sie eine gute Zeit Meine Frage ist, wie kann diesen Widerspruch zwischen also parlamentarischer Demokratie und proletarischer Weltrevolution, die so like, klar und ganz also die Industrialisierung darstellt, also wie kann diese Frage der Republik in dem Sinne erinnert werden? Also was steht im Wege? Die Widerspruch, den Widerspruch zwischen einer parlamentarischen Demokratie und die Notwendigkeit des proletarischen Sozialismus. Es ist ziemlich klar zu sehen im Blick auf also die offizielle Erinnerungskultur und die wir sind alle ja also alle sind in eins gesetzt. Aber deshalb empfehle ich diese Netflix Show, weil die es gibt immer noch eine Wunde und die machen es ganz ganz ganz ganz offen, wie diese Wunde zu verstehen ist. In den offiziellen Kultur, ja natürlich, also die Weimarer Republik war das höchstens. Es war genau was Freiheit ermöglichen würde. Aber vielleicht auch innerhalb der Linke. Was steht im Wege dazu, tatsächlich also diesen Widerspruch zu erinnern? Right, danke. Also ich würde sagen, was dem im Weg steht, ist das Vergessen von 1848, das historische Bewusstsein, was Marx in den Revolutionen in Frankreich erlangt hat und auch Rosa Luxemburg 1918 erlangt hat. Weil ich würde sagen, da ist eigentlich alles drin. Ja. Und die, dort hat sich die Frage eben auch gestellt, beziehungsweise auch in der Entwicklung der SPD selbst hat sich die Frage nach Reform oder Revolution gestellt. Das heißt, wir werden immer wieder, egal auf kapitalistischem Boden in Widersprüche geraten, auch mit der Bewegung, wie auch immer sie aussehen soll, wird es immer wieder Widersprüche geben, die zu überwinden sind und die wahrscheinlich ja, also die Revisionistendebatte genau dort auch am Ende gescheitert ist, an dieser Frage, was steht dazwischen? Die Rückbesinnung auf 48. Okay, okay. Gut, dann die nächste Frage würde ich sagen von Felix Reinemmer. Ich schalte dich einfach ein, dann kannst du die stellen. So, müsste jetzt gehen. Jo, hört ihr mich? Ja. Also auch von mir nochmal vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage wäre so, was sich so ja ab 1914 insbesondere aufzeigte, dieser Widerspruch zwischen dem, was das sozialdemokratische Establishment wollte und irgendwie so die arbeitenden Massen, die zu dem Zeitpunkt noch die SPD-Basis waren und später dann halt so zur KPD wurden, also was davon noch übrig war. Dieser Widerspruch zwischen diesen beiden Massen, aus denen ja dieser Bürgerkrieg so ein bisschen dann hervorging, ist das eurer Einschätzung nach eigentlich, oder war das eurer Einschätzung nach der irgendwie einzig plausible, der einzig plausible Ausgang dieses Konflikts, weil die Vorstellungen, die diese beiden Seiten hatten, irgendwie so grundverschieden waren und eigentlich nur solange sie halt einen gemeinsamen Feind in Form des monarchistischen Kaiserreichs hatten, irgendwie zusammenarbeiteten, aber eigentlich unversöhnliche Dinge waren? Oder hätte es eurer Einschätzung nach auch im Zuge der deutschen Revolution zwischen oder in der Zeit ab 1914 noch irgendwie Mittel und Wege gegeben, diese beiden Seiten zusammenzubringen, um irgendwie der Weltrevolution einen breiteren Rückhalt geben zu können? Oder einer möglichen Weltrevolution? Ich würde sagen, das ist so die Frage der Organisation von, also gewissermaßen kannst du keine der Parteien oder Gruppen dieser linken Bewegung ab 1914 betrachten, ohne zu sehen, woher sie kommt, nämlich aus der SPD, aus der Sozialdemokratie in Deutschland. Und die Rückbeziehung darauf gibt es eigentlich in der KPD gibt es natürlich die Rückbeziehung auf die Herkunft aus der SPD. Aber da ist halt der Punkt der Organisation. Also es gibt diese, okay, nochmal zu deiner Frage. Es gibt diese Situation während der Revolution 1918, da sagt Hugo Haase, einer aus der USPD, wir sollten die diskreditierten Führer der Revolution, die Revolution verraten haben, Ebert, Scheidemann und Noske, beseitigen und wieder eine einheitliche sozialdemokratische Bewegung gründen, die quasi genau das vorantreibt. Und Rosa Luxemburg stellt sich dem entgegen und sagt, nein, es liegt nicht an den einzelnen Leuten. Es wäre ja, also dann wären wir ja quasi glücklich, wenn irgendwie nur Ebert dafür verantwortlich gewesen wäre, dass diese Revolution gescheitert ist. Dann hätten wir eine Lösung des Problems. Es liegt an der deren Position in der historischen Situation und in der Organisation der SPD. Das würde ich auch sagen. Die SPD ist ab 1914 tatsächlich zu dem, Zitat, verwesenen Kadaver geworden, den wiederzubeleben wahrscheinlich nicht zu diesem Ziel geführt hätte, eine breite Sozialdemokratie wiederzubeleben. Also eine revolutionäre Sozialdemokratie, die sich internationalistisch für die Weltrevolution einsetzt? Ich würde aber sagen, dass der Erste Weltkrieg und bis 1918 und sogar bis 1923 gab es historische Gegebenheiten und Möglichkeiten, die durchaus eine Weltrevolution möglich gemacht haben. Also die Chance und die Möglichkeit existierte. Die Frage war nur, inwiefern man die Widersprüche, die sich sozusagen in der Zeit davor schon entwickelt haben, inwiefern die überwunden werden können und inwiefern man so eine Art Rückbesinnung auf die Zeit der SPD vor 1914 treffen konnte. Und da würde ich sagen, das Fenster war die ganze Zeit offen. Aber es ist nicht passiert. Wenn das deine Frage beantwortet, Felix. Ah, er ist schon wieder gemutet. Okay. Entschuldigung, hups, habe ich dich gemutet. Aber du bist frei, doch? Nee, Felix. Ach so, okay. Moment. Sorry. Ja, also danke für die Antwort. Also ja, dass das Potenzial der Weltrevolution da war und dass die Möglichkeit halt bestand, die SPD irgendwie auf ihre revolutionären Wurzeln zurückzubringen. Das ja, aber das würde ja, so habe ich es verstanden, im Prinzip einfach darauf hinauslaufen, der sich entwickelte, diese Entwicklung der Sozialdemokratie einfach eine Stufe wieder rückgängig zu machen und so diese Verwurzelung oder diese Verwachsung der SPD mit dem Staatsapparat einfach wieder aufzuheben. Nee, und dieses zwischenzeitlich entwickelte Ziel der SPD, der parlamentarischen Demokratie, einfach wieder zu verwerfen und eigentlich wieder in der Entwicklung der SPD einfach wieder einen Schritt zurückzugehen. Genau, also gut, dass du sagst, genau das nicht. Also wir wollen nicht zurückgehen, sondern wir wollen uns durch die Widersprüche hindurch arbeiten. Rückbesinnung auf das, was vergessen wurde. Ah ja, okay. Die Aufgabe von 1848 stand 1918 immer noch. Die proletarische Revolution, die demokratische Revolution überhaupt erst ermöglichte oder ermöglichen soll. Oder das Scheitern der demokratischen Revolution von 1848 überhaupt realisieren konnte, indem die Gesellschaft aus ihrem Widerspruch herausgeführt wird. Und dieser Link, den Marx 48 sieht, was so der erste Teil des Vortrags war, ist unglaublich schwer zu verstehen, aber diese Art von Rückbesinnung ist ein Hindurcharbeiten durch den Widerspruch, den die Bewegung mit sich bringt und auch die Entwicklung der Massen in diesem revolutionären Moment durchmachen. Und das kann zum Beispiel ein Split innerhalb der Partei sein, das kann ein Split innerhalb der Arbeiterbewegung selbst sein, was immer einen Moment für eine Revolution darstellt und darstellen kann. Ja, okay, alles klar. Ich denke, meine Frage wurde soweit beantwortet. Vielen Dank euch. Okay, cool. Okay, gut, dann die nächste Frage ist von Pola, die lese ich vor. Das richtet sich an dich, Lisa. Kannst du nochmal ausführen, was genau du mit einer fehlenden Führung meintest? Wie hätte das aussehen können? Da stellt sich die Frage, was ist eine revolutionäre Partei? Und da ist wichtig zu sehen, dass es eine Partei ist, die die historische Aufgabe erkennt. Eine Partei, die der Bewegung das Bewusstsein gibt über die Richtung, in die sie eigentlich läuft. Also die Massen sollen zur Selbsterkenntnis geführt werden. Selbsterkenntnis über den gesellschaftlichen Widerspruch, in dem sie leben. Und die Partei hat die Aufgabe, der bewusste Faktor zu sein und die Bewegung voranzutreiben. Die Bewegung an ihre Widersprüche zu führen, weil wir befinden uns auf kapitalistischem Boden. Wir können das nicht einfach beiseite schieben und sagen, wir setzen uns jetzt an den Kopf von irgendeiner Art von Regierung und setzen jetzt Sozialismus durch. Das wird nicht funktionieren. Die Diktatur, das wäre Lassalianismus, by the way, genau. Sorry. Ja, genau, voll. Und die Diktatur des Proletariats ist genau diese Art von Transzendenz. Die Art, wie wir von Kapitalismus zu Kommunismus kommen, beziehungsweise die Art von Erreichung des Sozialismus, ist eine transzendierende Phase. Und das ist nur eine proletarische, revolutionäre Partei kann dieses Ziel durchsetzen, indem sie der bewusste Faktor ist und diese Widersprüche sichtbar macht, die es gilt zu überwinden. Okay. Gut, die nächste Frage von Tobias. Ich lese die auch vor. Wann ist die sozialistische Weltrevolution gescheitert? Am 4. August 1914, am 15. Januar 1919 oder im Oktober 1923? Davor, danach, irgendwann dazwischen. Also ich bin auch dafür, falls jemand eine Antwort geben möchte von den Leuten, die hier noch sind, können wir das auch machen. Ich kann es dir nicht so genau sagen. Es gibt keinen Zeitpunkt. Das wäre ja... Dieses, als wäre, was wäre, wenn, ist natürlich immer, ja. Es gab mit jedes Scheitern, die Frage ist, was können wir aus dem Scheitern noch lernen? Und ich würde sagen, dass zu jedem dieser Zeitpunkte die Revolution quasi gescheitert ist. Also ich würde nicht keinem dieser Momente absprechen, dass das revolutionäre Potenzial nicht da gewesen wäre. Also. Genau, ja. Und wir können vom Standpunkt heute sagen, alles klar, das Ding war 1914 schon erledigt, hätten sie gar nicht machen brauchen. Das ist halt Quatsch. Also wir können diese revolutionären Momente, die sind nicht, ja, die eröffnen alle Möglichkeiten in alle Richtungen. Okay. Möchtest du noch, Leon? Okay. Ja, gut. Ich glaube, sonst hätte Tobias vielleicht auch noch mal nachfragen können, aber ich glaube, der ist gar nicht mehr da. Ansonsten schreib mir gerne noch mal eine Nachricht, wenn du noch was ergänzen möchtest, Tobias. Ansonsten würde ich jetzt die nächste Frage vorlesen. Genau. Die nächste Frage ist von Fatih Boom Paulik. genau, und zwar, wie konnte jemand, beziehungsweise wie kommt es zu einem solchen Widerspruch zwischen der SPD-Basis, die anscheinend die Revolution will, und der SPD-Führung, die diese ersticken möchte? Also im Parteiapparat der SPD gibt es keinen tatsächlichen Moment, an dem man das festmachen kann. Allerdings könnte man es eben auch so formulieren, dass zum Zeitpunkt von 1914 große Teile der SPD-Wählerschaft tatsächlich auch den Krieg wollten. Und die SPD daraufhin quasi opportunistisch den Krieg befürwortet hat. Auf der anderen Seite, wenn es zu dieser tatsächlichen revolutionären Situation kommt, gab es davor beispielsweise auch die Abspaltung der USPD von der SPD. Das heißt, so Leute, die tatsächlich vorher das orthodox-marxistische Zentrum gebildet haben und fest in die Strukturen der Partei, die ja sehr fest waren, 1914 jedenfalls, dort eingebunden waren, die sind ausgetreten. Also es gab niemanden mehr auf der Parteibasis, in der Mehrheits-SPD, in der MSPD, gab es quasi die ehemalige Führung nicht mehr und die ehemalige theoretische Garde oder was auch immer. Allerdings war die SPD-Anhängerschaft nicht unbedingt eine andere geworden. Also es ist leider, ich glaube nicht, dass es eine gute Antwort auf deine Frage ist. Lisa, willst du noch was dazu sagen? Ich würde das vor allem in dem Split der Revisionistendebatte verbuchen, beziehungsweise in diesem Disput, die SPD war im Wortlaut immer noch revolutionär, aber nicht in der Tat. Und die Massen haben eine sozialdemokratische, sozialistische Bildung von der SPD bekommen, eine revolutionäre Bildung. Also die Leute waren geschult. Und an sich, die Revolution ist halt auch immer die Frage, was der Zweck der Revolution war. Ich würde sagen, 1918 war die Revolution eher antimilitaristisch. Sie war gegen Militärsdiktatur. Sie hatten nicht wirklich was gegen eine parlamentarische Demokratie. Und damit waren sie eigentlich sogar in Line mit der SPD-Basis. Aber es hat trotzdem die Möglichkeit gegeben, diese Massen zu politisieren und für eine sozialistische Revolution zu politisieren. Das bedeutet, dass die Schulung der Massen ohne Praxis, beziehungsweise in der alltäglichen Praxis, im alltäglichen reformistischen Kampf, nicht so weit geführt hat, dass die Massen im Zeitpunkt der Revolution einsehen konnten, dass sie Sozialismus erkämpfen können. Sondern das wäre der Zeitpunkt gewesen, an dem eine proletarische revolutionäre Partei diese Massen hätte benutzen können, um ihnen das Bewusstsein dafür zu geben, was sie erreichen könnten. Und das ist nur bedingt passiert. Also die KPD war zu klein und die USPD war, wie gesagt, bedeutungslos. Und ja, der Moment blieb ungenutzt. Aber die Möglichkeit und diese Art von diese Art von Moment, die proletarische Praxis zu revolutionieren, den politischen Kampf auf Revolution zu schulen auf sozialistische Revolution, im Moment der Revolution selbst würden die Arbeiter und die Massen, Arbeiter- und Soldatenräte, die das Bewusstsein auch sehr schnell erlangen. Das würde, sagt Lenin, glaube ich, auch irgendwo an irgendeiner Stelle. Und auch die SPD hat ja von 1914 an bis 1918 revisionistische Politik betrieben und ist eben offen revisionistisch geworden. In dem Kontext haben sie, was wollte ich sagen? In dem Zusammenhang war ihre Politik quasi losgelöst von der Parteibasis. Also sie hatten der Kontakt zwischen SPD-Führung und Parteibasis war gar nicht mehr in dem Maße vorhanden. Außerdem, also unter anderem eben auch durch einfach so ganz einfache Gründe wie das große Teile der Arbeiterschaft einfach an der Front waren und aus den Betrieben rausgeholt wurden und aus dem Arbeitsprozess, in dem die Partei mit den Menschen Kontakt hat und so weiter. Also es gab eigentlich diese Verbindung zwischen, die vorher selbstverständlich war, zwischen Parteiführung und Parteibasis gar nicht mehr. Ist auch noch so eine Sache, warum sich diese beiden Seiten so voneinander entfernt haben. Okay, gut. Dann würde ich mal die nächste Frage vorlesen. Moment, die ist von Johannes. Hier. Ich würde behaupten, dass Scheitern 1918-1919 zu verstehen bedeutet, 1914 zu verstehen. Stimmt ihr dem zu? Wenn ja, was würdet ihr sagen, sind die Hauptgründe für 1914, also für die Bewilligung der Kriegskredite durch Ebert Scheidemann? Beziehungsweise Ebert Scheidemann als Phänomen vielleicht. Sorry, kannst du das nochmal wiederholen? Ja. Okay. Also nochmal, ich würde behaupten, dass Scheitern von 1918, 1919 zu verstehen bedeutet, 1914 zu verstehen. Stimmt ihr dem zu? Wenn ja, was würdet ihr sagen, sind die Hauptgründe für 1914? In Klammern, Bewilligung der Kriegskredite, Ebert Scheidemann. Also ich würde dem zustimmen. 1914 zu verstehen ist, ist genau das, die Durchsetzung des Revisionismus innerhalb der SPD, beziehungsweise das Scheitern am eigenen Erfolg. Also die SPD dachte, sie könnte einfach den Krieg aussetzen und danach als wäre nichts passiert, ihr Parteiwachstum und damit den Aufbau der Massenpartei fortsetzen. Das ist eigentlich in Tat genau das, was Bernstein schon sagte. Und Ebert ist kein Freund der Revolution, sondern er will die parlamentarische Demokratie und er will den Erhalt des deutschen Staates. Von daher würde ich schon sagen, ja, man sieht die Fortsetzung dieser Art des Scheiterns. Und dennoch würde ich sagen, dass dass es 1914 noch lange nicht entschieden war, weil es immer noch die Potenz gab, aus diesem Scheitern zu lernen. Ich würde da ansetzen an der, ich stimme dem auch zu, und 1914 wurde natürlich durch letztendlich die Rechtfertigung der politischen Praxis der Partei durch die Theorie beziehungsweise durch fehlende Theorie ermöglicht. Also die Partei hat sich nicht mehr selbst, also die Selbstkritik der Partei war in den Jahren nach 1903, in denen es den Revisionismus Streit gab, quasi eingeschlafen, beziehungsweise hat sich damit begnügt, nun so weiterzumachen wie vor dem Revisionismusstreit. Also große Teile der Partei sind ja eben genau darin verfallen, was sich dann am 4.1914 geäußert hat, also mit einem Knall geäußert hat, dass kam natürlich nicht aus dem Nichts. Die Partei hatte einfach durch ihre tagtägliche Praxis, durch den auch schon praktizierten Revisionismus, das Zielbewusstsein, das proletarische Bewusstsein für das Klasseninteresse nicht mehr im Blick. Also das war eine Krise der Führung. Also eine Krise der SPD-Führung zu dieser 1914. Und fehlende Selbstkritik der Partei, SPD, würde ich sagen. Okay. Noch vielleicht eine kurze Zwischenfrage an euch beide, weil jetzt gleich 8 Uhr schon ist. Wie lange habt ihr noch Lust? Wir haben jetzt gerade noch 4 Fragen, glaube ich, in der Schlange. Wollt ihr die noch machen? Dann, sonst könnte ich jetzt auch sagen, nach denen ist Schluss, falls jetzt noch weitere Fragen gibt. Oder wie ist eure Energie? Ja, lasst die 4 Fragen noch machen und dann noch Schluss. Wenn dann dann ist jetzt quasi. Ich mache mal schnell mein Ladekabel, aber ich höre euch. Ja, dann ist jetzt, Henry, Hans, Andrea und Stefan sind jetzt noch quasi die letzten 4. Danach würde ich dann Schluss machen mit Fragen. Okay, gut, Henry ist der Nächste in der Reihe. Ich schalte dich frei. Dann kannst du die selbst stellen. So, jetzt müsste es gehen. Könnt ihr mich rein? Ja. Okay, ich wollte nur an der Stelle noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir also nach diesen Fragen noch so eine offene Zoom-Session machen, wo wir uns ganz normal unterhalten können und das Gespräch fortführen können. Und da seid ihr alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und ansonsten wollte ich quasi noch mal auf diese Frage zu kommen, wann ist die Revolution gescheitert? Wo genau lässt sich das verorten? Und ich denke, also man muss natürlich auch irgendwie konstatieren, dass es ein subjektives Moment gibt in einer jeden Revolution und dass also auch dieses Scheitern der deutschen Revolution und damit auch irgendwie der russischen Revolution eine subjektive Komponente hatte und dass da also sicherlich 1914 als Schlüsselmoment zu nennen ist, weil wie die ReferentInnen darauf hingewiesen haben, ist quasi 1918, 1919 zur Zeit des Spartakusaufstandes bzw. der Deutschen Revolution, die KPD und bzw. der Spartakusbund eine verschwindend kleine Gruppierung, die keinen ernsthaften Einfluss auf diese Revolution ausüben kann. Das ist übrigens auch von Rosa Luxemburg selbst so wahrgenommen worden. Also Lisa hat da ja auch was zitiert, und zwar diese Kritik am Mangel der Ernsthaftigkeit und also, dass man sich den revolutionären Eifer oder den eigenen Radikalismus etwas zu einfach mache. Das wäre sicherlich ein gutes Beispiel, woran man das festmachen kann. Es ist quasi die Frage, wie konnte 1914 passieren? Die ist ja, glaube ich, auch in dem Chat nochmal aufgerufen worden. Und ich denke, also, dass diese Probleme also der Partei und ihrer politischen Entschlussfindung, beziehungsweise auch 1914, also zurückzudatieren sind, ich glaube, das hat Lisa auch kurz gesagt, natürlich bis zur Revisionismusdebatte und darin, dass halt eine widersprüchliche Struktur innerhalb des Bewusstseins, auch der Klasse bzw. der Partei, sich verwirklicht und dass halt in jeder Möglichkeit einer Revolution auch abstrakt die Möglichkeit des Scheiterns enthalten ist. Und also das, der Kernpunkt wäre dann natürlich, wie konnten irgendwie diese opportunistischen Elemente in der Partei sich so exzessiv ausbreiten. Und da gibt es sicherlich mehrere Gründe. Das eine wäre vielleicht, dass die Revisionismusdebatte ja mehr oder weniger mit relativ tosendem Erfolg gewonnen worden ist auf Seiten des orthodoxen bzw. orthodoxen Lagers, so von Luxemburg bis hin zu Kautsky, die da auf einer Seite stehen. Und dass man im Nachhinein eine weniger rabiate Kritik dieser opportunistischen Elemente verfolgt hat, als das vielleicht zum Beispiel in der russischen Sozialdemokratie der Fall gewesen ist. Und dass so quasi eine Verwurzelung dieser relativ breit gefächerten Elemente und so opportunistischen Elemente innerhalb der Sozialdemokratie, also deutschen SPD, sich ausbreiten konnten, die dann eben final dazu geführt haben, dass 1914 passiert ist. Und also warum kommt 1914 so aus dem Nichts, wo, ich glaube, Hans ist es, der darauf hingewiesen hat, dass man doch bis kurz vor der Revolution, darauf weist Luxemburg, bis kurz vor dem Kriegsausbruch, darauf weist Luxemburg auch mehrfach hin, eigentlich mehr oder weniger in der Internationale gesagt hat, man würde den Krieg entgegenstehen. Ich denke, ja, das ist halt irgendwie ein traumatisches Erlebnis gewesen. Und also es gibt ja von Bebel, glaube ich, diesen berühmten Ausdruck, dass, wenn es gegen die Russen gehe, er sich selber die Flinte auf den Buckel spannen würde. Man hat halt, es sind schwierige Fragen und das sind Fragen, worüber wir sprechen müssten wahrscheinlich, aber man hat halt geglaubt, dass die zaristische Reaktion auf keinen Fall irgendwie die Überhand gelassen werden darf und dass man an diesem Krieg als so humanitärer Krise teilnehmen müsste. Und in dem Sinne ist die SPD auch selbst irgendwie mitkompromittiert in dieser Krise. Und also ich würde auch in dem Sinne zustimmen, dass es kein festes Datum gibt, an dem man das festmachen kann, sondern dass es halt ja so politischer, widersprüchlicher Prozess auf Ebene von Klasse und Partei ist, der hindurchzuarbeiten wäre und eben in Deutschland gescheitert ist. Also auf das subjektive Element, Moment hinweisen. Ja. Okay, wollt ihr nochmal da was darauf antworten oder sonst würde ich zum nächsten übergehen? Da kann zum nächsten übergehen. Das war eine sehr gute Ergänzung. Danke, Henry. Okay, also ich denke mal, dass die Frage von Hans jetzt irgendwie so von Henry so teilweise vorweggenommen wurde oder beantwortet. Von daher würde ich jetzt vielleicht dann direkt weiterspringen zu der Frage von Andrea Diek. Und zwar, was würdet ihr sagen, können wir denn daraus lernen für das nächste Mal? Würde mich auch von den anderen hier interessieren. Also ich weiß jetzt nicht genau, wer die anderen sind. Vielleicht so alle möglichen. Möglicherweise wäre dann auch die Möglichkeit, dass eben im Anschluss sozusagen in diesem offeneren Format dann nochmal näher erklären, aber vielleicht könnt ihr zwei da noch jetzt kurz ein Statement abgeben und ich werde gleich in die Chatbox auch einen Link dann schicken, wo wir uns dann treffen in dem nächsten Raum, wo man dann sozusagen nochmal etwas offener irgendwie weiter diskutieren möchte für alle, die darauf Lust haben. Okay. Ja, das ist ein guter Einstieg, um geschichtliches Bewusstsein anzubringen. Also das nächste Mal, wir müssen uns erstmal im Klaren werden, was eigentlich unsere Geschichte ist, was überhaupt Kapitalismus ist und vielleicht auch, wie Rosa Luxemburg in dem Zitat sagt, uns mit Ernst und Nachdenklichkeit der ganzen Sache annehmen, statt uns unseren Radikalismus bequem zu machen. Ja, geschichtliches, historisches Bewusstsein wäre jetzt meine Antwort darauf. Also, dass wir tatsächlich in der Lage sind, ich persönlich finde es schwierig, tatsächlich in der Lage sein zu können, zu 19, also mir die Frage zu stellen, was bedeutet 1948 für uns heute? Beziehungsweise dann daraus folgt ja natürlich, was bedeutet 1914, 1918 für uns? Genau, erstmal uns darüber bewusst zu werden, was unsere Aufgabe ist, die es zu erfüllen gilt. Also wir können das ja gleich nochmal irgendwie bequatschen. Das ist eine gute Frage, das dann am Ende zu öffnen. Vielleicht können wir darauf gleich noch zurückkommen. Ja. Kleinen Moment. Okay, also wir würden das jetzt einfach so machen. Jetzt schalte dich gleich frei, Stefan, dann kannst du noch die letzte Frage vielleicht vorlesen. Und danach machen wir jetzt nicht einen neuen Raum auf sozusagen, sondern würden einfach das öffnen. Ich würde dann einfach alle Teilnehmer freischalten, dass ihr euch selber unmuten könnt, wenn ihr einfach was noch kommentieren wollt oder fragen, wie auch immer, und sozusagen dann auch antworten wollt, sozusagen, dann können wir vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Normalerweise würden wir dann vielleicht uns irgendwie noch zu einem Bier gemeinsam treffen oder so, das ist jetzt ja leider nicht möglich, aber genau. So zum weiteren Vorgehen. Okay, kleinen Moment, Stefan. So, Okay, dann bist du jetzt frei und dann mache ich das gleich offen für alle. Okay, danke schön. Vielen Dank für den Vortrag. Ich fand es ein super Teaching. Vor meiner Frage würde ich gerne mal einmal an das letzte anschließen. Irgendwie, was können wir daraus lernen? Ich fand, dass Leon und Lisa sehr gute Antworten gegeben haben. Meine erste Idee darauf, wie ich Andreas' Frage verstanden habe, so nach dem Sinne wie, was sollen wir denn daraus jetzt lernen, so was wir machen sollen? Und da habe ich das Gefühl, dass wir politisch irgendwie leider gar nicht so viel daraus entnehmen können, weil, wie Clint gesagt hat, irgendwie wir in so einer ganz anderen Situation sind und wie Lisa das auch angesprochen hat, dass es irgendwie für uns nicht darum gehen kann, dass die hier irgendwie entscheiden könnten, was das Richtige oder das Bessere gewesen wäre, wie hätte man es richtig machen können, sondern zu sehen, was Marxismus irgendwie in seiner Zeit war. Und dass die ganze Geschichte, die die zwei hier vorgetragen haben, immer wieder die Geschichte davon ist, dass der Marxismus an sich selbst gescheitert ist. Es war im Namen des Marxismus, dass irgendwie dass Bernstein die Revolution streichen wollte. Es war im Namen des Marxismus, dass die SPD den Krieg geführt hat. Und es war im Namen des Marxismus der internationalen Weltrevolution, dass die SPD die Aufstände hat niederschießen lassen. Und das ist ein Problem, dem wir uns so heute überhaupt nicht mehr gegenüber sehen, aber was irgendwie das Tiefgreifen des Problems, glaube ich, so ein bisschen ausdrückt und was vielleicht helfen kann, dazu zu kommen, dass, wie Lisa es gesagt hat, wir historisches Bewusstsein entwickeln. Und ich glaube, dazu ist es auch wichtig zu sehen, dass es nicht irgendwie so einen Strang im Marxismus gab, der alles kaputt gemacht hat. Also Bernstein, Kautsky und Rosa Luxemburg waren alle zusammen in der USPD gegen den Krieg. Es ging irgendwie um politisches Scheitern dieser Partei und das hatte was zu tun mit Theorie und das hatte was zu tun mit unterschiedlichen Interessen. Aber wie genau die Zusammenhänge davon sind, das wäre eben die politische Frage daran und die scheint für uns, glaube ich, ziemlich verworren, weil wir es überhaupt nicht auf unsere Situation so übertragen können. Ich belasse es mal dabei. Meine Frage an Leon und Lisa ist, ich fand den Vortrag, wie gesagt, sehr gut. Ich habe das Gefühl, ne, es ist in Deutschland, es ist die Geschichte dieses Landes, in dem die meisten irgendwie der Leute aus dem Chor hier kommen und so. Ich habe das Gefühl, man weiß wirklich extrem, extrem wenig darüber. Ne? Wir werden irgendwie bombardiert mit irgendwelchen Vergleichen mit Weimar und Fragen der Demokratie und was weiß ich. Aber dieser Teil der Geschichte ist ziemlich unterbelichtet. Wie war es für euch, diesen Teaching irgendwie vorzubereiten? Was war das irgendwie von Erfahrung, sich so mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen? Und vielleicht, was wolltet ihr mit diesem Teaching irgendwie gerne weitergeben? Was fandet ihr das Wichtige daran jetzt so als Bildungssache, weniger als eine politische Frage? Dankeschön. Ja, also die grundlegende Frage dabei ist natürlich immer, was ist 1918? Und was hat das für eine Nachwirkung auf das 20. Jahrhundert? Das ist ja so der Punkt, wieder was wäre, wenn, diese Frage zu stellen, ist natürlich eigentlich Quatsch. Allerdings, wenn man sich dann eben anguckt, was für ein Potenzial in 1918 vorhanden war, das enttäuscht wurde und was dann das ganze 20. Jahrhundert war, also historisch gesehen, so das Scheitern des Marxismus, also in Ost und West, das zurückzuverfolgen auf noch vor 1918 und auch noch vor 1914 ist verdammt interessant. Ja, ich finde auch die gesamte oder die marxistische Geschichte oder die Geschichte des Marxismus, muss man ja sagen, also das, was nach Marx kam, das war jetzt so ein kleiner Abriss durch die Linse der Deutschen Revolution hindurch auf die Geschichte des Marxismus, für den es sich lohnt, dass er erhalten bleibt, gerade wenn man sich die Diskurse auf Seiten der Linken anhört. gibt es immer wieder Bezüge auf all diese Texte, die wir zitiert haben. Und es ist wichtig, das historische Bewusstsein darüber zu schaffen, wie diese Leute vor allem auch miteinander zusammenhingen, dass es die Zweite Internationale gab, dass es wirklich eine Möglichkeit gab, Sozialismus zu erreichen. Und ich kann allen nur dieses Buch empfehlen, Sebastian Haffner, Die Deutsche Revolution 1918 und 19. Das ist wirklich, also die Tragikomödie der deutschen Geschichte. Und was ich auch wichtig finde, jetzt im Hintergrund dieses Teachings, ist auch der Fakt, wer über den Zweiten Weltkrieg sprechen möchte, muss über den Marxismus sprechen. Und das ist, ja. Punkt. Und nicht nur über Stalin. Ja. Ich würde auch gerne nochmal anknüpfen an die Frage, was wir daraus lernen können. Ich glaube, dass das eben, also um das auch anknüpfen an das, was Stefan gesagt hat, dass wir eben keine fertigen, pauschalen Parolen oder Ähnliches gewinnen können, so baut man eine Partei oder so hat die auszusehen oder irgendetwas derartiges. Dass man aber dennoch ein paar irgendwie Notwendigkeiten so des ganz einfachen politischen Einmaleins irgendwie aus dem Marxismus lernen kann. Aber dass die Frage, vor der wir stehen, weniger ist, wie können wir eins zu eins wiederholen, was da gemacht wurde, sondern was würde es überhaupt bedeuten? Und ich glaube nicht, dass das wirklich klar ist, geschweige denn, dass diese Frage viel gestellt würde. Was würde es überhaupt bedeuten, so etwas zu machen, wie Lenin, Luxemburg, Trotzki und Konsorten es versucht haben? Und deshalb denke ich, dass so diese Lektüre dieser Texte oder die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, die Art und Weise zu denken, also politische Urteilskraft zu entwickeln und überhaupt mit der Realität umgehen zu können, mit also Widersprüchlichkeit in Politik und Gesellschaft umgehen zu können, dass das etwas ist, das man daraus irgendwie mitnehmen kann. Viel mehr als fertige Lösungen, wie sie heute oft in Bezug auf diese Texte versucht werden, quasi daraus zu ziehen.